herzlich willkommen zum fünften Teil des ewigen Versuchs, mit jedem und jeder von euch irgendwie mal besprochen zu haben. Das Ganze nennt sich Ferngespräche. Ich bin Holger Klein. Und falls ihr irgendwoher die Datei mit diesem Klang hier, den ihr gerade hört, gekriegt haben solltet, wrint.de ist die Webseite zu dieser Sendung. Das ist die Abkürzung für, damit ihr es euch leichter merken könnt. Wer redet, ist nicht tot. Und da gibt es dann auch einen Eintrag zur heutigen Sendung. Unter diesem Eintrag steht auch, wie ihr mitmachen könnt. Ich habe den halbautomatischen Einbeinigen. Da könnt ihr euch eintragen, auf das ich euch dann gleichsam live zurückrufe über Skype. Wir arbeiten natürlich noch dran, dass das irgendwie vielleicht auch dann noch über ein paar andere Kanäle mal geht. Aber im Moment habe ich gedacht, ist Skype irgendwie die niederschwelligste Hürde, um überhaupt an dieser Sendung teilzunehmen. Also ihr seid eingeladen, hier mitzumachen. Tragt euch ein beim halbautomatischen Einbeinigen. Den Link findet ihr auf wrint.de, vrint.de und dann plaudern wir ein bisschen, weil ums Plaudern geht's hier ja. Machen wir mal, gucken, ob ich das jetzt wieder hinkriege. Es ist ja immer wieder ein, hier sag schnell, ne? Immer wieder ein Experiment, diese komischen Skype-Konferenzen hier aufzumachen. Wie rufe ich denn den Rainer jetzt an? So, versuchen wir mal. Es funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert es. Rainer. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Wie fangen wir denn eigentlich an? Du hast mir eine Mail geschickt. Du hast mir eine Mail geschickt und hast gesagt, ich würde ganz gerne mal ein bisschen aus meiner Vergangenheit erzählen. Und deine Vergangenheit ist eigentlich das ist eigentlich so eine Art Vergangenheit, die man gar nicht haben will, oder? Nö, eigentlich nicht. Dann fang mal an. Wann fängt diese Vergangenheit an? In welchem Alter? Ja, da war ich. Ich hoffe, mein Dialekt stört nicht zu sehr. Wenn es zu schlimm wird, schnauze ich dich an. Das okay. da war ich circa, so 12, 13, früher, 11, 12 Jahre. Mhm. Da hat meine Schwester einen neuen Freund kennengelernt, der war damals noch Punk, ist dann aber schön langsam in die rechte Szene abgedriftet. Und der liebe kleine Rainer ist da schön mitgedriftet in die rechte Szene. Wie weit bist du in die rechte Szene gedriftet? Ja, wie weit? Ich meine, Es gibt ja ob man jetzt nur mal irgendwie so eine Faschopartei wählt oder ob man tatsächlich mitmarschiert ich bin mitmarschiert. Auch kriminell geworden? Ja, später dann. Also wie ich so jung war mit meinen Schwagern damals, der hat mich niemals, eigentlich schon kriminell geworden. Hast jetzt du die Musik ausgeschaltet oder ist was aus? Ich habe die Musik ausgeschaltet. Ach so, du hast die Musik noch gekriegt von mir. Mist, ich habe wieder den falschen, Entschuldigung. Falschen Regler aufgehabt. Das ist mir letztes Mal schon mal passiert. Ich übe noch. Kein Problem. Also du warst 13 Jahre alt und bist in die rechte Szene abgedriftet, weil der Freund deiner Schwester ein Rechter war. Ja, genau. Der ist dann eben, er ist gleich zu den richtigen Leuten gekommen. Wie er zu dir gekommen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls war das die WAPO, hat sie die Organisation genannt. Die Volkstreue Außerparlamentarische Opposition. Ja, da muss er lachen, das habe ich mir gedacht. Das ist eigentlich so ein absurder Name, oder? Ja, aber das war nach heutigen Gesichtspunkten auf alle Fälle eine terroristische Vereinigung. Die hat die Machtergreifung einer Nachfolgepartei von der NSDAP in Österreich zum Ziel gehabt. Und auch mit Waffengewalt, wenn es sein muss. Also das war nicht ohne. War das realistisch oder war das eher so Hirngespinste, wir spielen jetzt mal Terror? Damals waren heutige Parteigrößen in der WAPO. Es war vor ein paar Monaten erst in Österreich der Fall, dass Fotos von einem FPÖ-Politiker aufgekommen sind. Mir fällt jetzt gar nicht ein, welcher das war. Ich glaube, der Strache. Im Zweifelsfall war der es immer, ne? Ja, okay. Jedenfalls bei so einer Wehrsportübung ist eben flankiert worden von zwei WAPO-Größen und das war wieder ein Mordskandal in Österreich. Ich meine, ganz klar, ist er recht so. Und es war von daher gesehen nicht ganz unrealistisch, weil sie haben schon zukünftige Parteigrößen in einer Reihe gehabt. Also im Prinzip eine Kaderschmiede, ohne dass sie tatsächlich eine Kaderschmiede sein wollten. Oder wollten die eine Kaderschmiede sein? Haben die es drauf angelegt dann irgendwie in... Wie lange ist das überhaupt her? Wie viele Jahre? Also circa 20 Jahre. Haben die es drauf angelegt, in 20 Jahren dann tatsächlich Leute im Parlament sitzen zu haben oder wollten die es eigentlich schneller haben? Nein, ich glaube, das war schon auf längere Zeiträume geplant. Also so ähnlich wie in Italien, die P2-Loge, die dann irgendwie auch mit viel Verzögerung Berlusconi. P2-Loge, weiß jetzt gar nicht. Was, der befasst mich nicht mehr so mit den Themen. Das war früher, wenn ich noch jung war eben. Und dann habe ich mir immer losgesagt auch von der Szene und seitdem schaue ich, dass ich da gar nicht mehr zu viel Berührung auch habe. Wie lange warst du da drin, wenn du mit 13 angefangen hast? Wann bist du raus? Ja. 7 Jahre circa. 5 bis 7 Jahre, sage ich jetzt einmal. Das ist ja dann doch relativ lange, dass du da mitgemacht hast, ne? Ja, es war eben zuerst durch meinen Schwager. Der ist dann ins Gefängnis gekommen, weil er ein Asylantenheim unten hat mit ein paar anderen. Ach du Scheiße. Dann ist natürlich so meine Welt ein wenig zusammengebrochen, weil er war mein großer Bruder in dem Sinn. Mein Vorbild. Ich war, wie gesagt, ein dummer junger Bub. Und ja, dann hab ich mich natürlich noch mit anderen Rechten getroffen, aber das war dann so eine Saufpartie. Also, da ist nicht mehr um irgendwas Politisches gegangen. Das war halt so junge Buben. Sagen ein wenig auf Heil Hitler, damit sie die Eltern schockieren, sozusagen. Ja, das haben ja wahrscheinlich haben das alle irgendwann mal gemacht, ne? Irgendwie so Ja, und den wenn sie nicht Heil Hitler sagen, dann sagen sie halt irgendwas anderes, was die Eltern schockieren. Genau. Schockiert. Ich meine, um das geht es ja dann meistens bei den Jungen. Ja, was hat denn, gab es so einen Schlüsselmoment, also der dich in die rechte Szene gezogen hat, oder ist es einfach so ein schleichender Prozess gewesen? Das war bei mir ein ganz schleichender Prozess. Eben durch das, dass ich noch so jung und ich sage mal, biegsam war, habe ich mich da selbst ein wenig alleine gebogen, vermutlich auch. Also es hat nicht viel Bedarf von meinen Schwagern her, dass er mich da in die Szene einschiebt. Ja, wenn du vor der Pubertät noch bist, Ja, da. dann geht das ja ratzfatz, dass Ja. sie dich da beeinflussen, ne? Ja. Was hast du da gefunden? Also hast du überhaupt noch einen Blick nach außen gehabt oder hast du gedacht, okay, das ist jetzt genug Realität, die ich habe? Also hat da irgendwas gefehlt in dieser Szene? Nein, eigentlich hat da nichts gefehlt. Es war, was ich gefunden habe, war Kameradschaft, zumindest sehr viel gespielte Kameradschaft. Es war dann im Nachhinein gesehen, war das nicht die Kameradschaft, die vorgegaukelt worden ist. Es war viel Arschkriecherei natürlich auch. Ja, das Übliche eigentlich. Arschkriecherei in welche Richtung? Also in wessen Arsch ist man gekrochen und wer ist gekrochen? Ja, in der WAPO eben, da hat es natürlich auch so eine Struktur gegeben, wer Song hat und wer nicht. Und da ist viel geredet worden, wie es gehört werden sollte. Also viel nach dem Mund geredet worden sozusagen. Wenn du sagst, du wärst selber auch kriminell geworden dann irgendwann, wann, also was hast du gemacht? Was ist da vorgefallen? Ja, ich bin dann nochmal von meinem Schwager neben zu so einer Geburtstagsfeier vom Hitler eingeladen worden. Das war, glaube ich, mehr die 100-Jahr-Feier. Und das ist das Kriminellste, was ich in der Zeit gemacht habe. Darum war ich momentan auch nicht sicher, ob kriminell oder nicht, aber das dürfte dann schon kriminell sein. Na, zumindest verwerflich, ne? Also Verwerflich auf alle Fälle. verwerflich auf alle Fälle. 100. Geburtstag von Hitler feiern, das ernst meinen. Ja, und ich meine, da waren dann schon viel Leute mit SS-Uniform und so. Also Aber das ist in Österreich aber auch verboten, oder? Das ist Wiederbetätigung, wenn natürlich, du eine natürlich ist SS-Uniform das anziehst? verboten. Ja. Und da ruft keiner die Polizei und sagt, hier läuft gerade eine SS-Brigade bei mir vor der Haustür vorbei, könnten Sie die gerade noch verhaften? Passiert das nicht? Die Polizei ist da vielleicht schon gerufen worden, nur haben wir sowieso Beobachter von der Staatspolizei gehabt und von daher hat keine normale Polizei vorbeigeschaut. Beobachter von der Staatspolizei heißt sowas wie Verfassungsschutz-V-Leute in Deutschland, in der NPD, oder wie? Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch so genau abläuft, aber das ist halt, die Staatspolizei ist für solche Vergehen dann eben zuständig. Ja, Verfassungsschutz, der wird da ziemlich gut hinkommen. Gab es denn da irgendwie verdeckte Ermittler? Also so V-Leute? Also bei uns ist es so, also offensichtlich, dass in der NPD der ein oder andere halt ein Informant für den Verfassungsschutz ist oder vielleicht sogar, das weiß man ja leider nicht, tatsächlich für den Verfassungsschutz arbeitet und die Partei von innen beobachtet. Hattet ihr solche Leute bei euch? Möglich, das kann ich jetzt nicht sicher sagen, aber ich vermute schon. Ist denn da auch nie, also weiß ich nicht, habt ihr da nicht nachgesucht? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass gerade so eine Organisation, die dann Wiedereinrichtung irgendwie einer Diktatur Also über so Sachen wie V-Leute suchen, da bin ich natürlich mit meinen 13, 14 Jahren nicht informiert worden. Also das, zu dem kann ich jetzt nichts sagen. Naja, aber wenn du vor 5 oder 7 Jahren oder so 5 bis 7 Jahren da erst ausgestiegen bist, dann wie alt warst du, als du da raus bist? Ja, so 18, 19. Ah, okay. Irgendwann einmal. Was hat denn dazu geführt, dass du da rausgegangen bist, wenn die Kameradschaft Ich habe irgendwann einmal das Nachdenken angefangen. Und das war so ein schleichender Prozess. Irgendwann habe ich dann gesagt, von einem Wochenende aufs andere, so, jetzt treffe ich mich nicht mehr mit den Leuten und rufe nicht mehr an. Und das war dann mein Ende sozusagen. Hat das irgendwelche Folgen gehabt, dass du dich von denen losgesagt hast? Ja, ich habe einmal eine Zeit lang einige Lokale gemieden und habe halt geschaut, dass ich die Leute möglichst nicht triff. Ja, ein paar sind da schon gewalttätig und so ganz sicher bin ich mir da natürlich, war ich mir da anfangs nicht, ob ich nicht ein paar auf die Mütze kriege. Kannst du dir dessen denn jetzt sicher sein, dass das nicht passiert? Ja, also bei uns in der Gegend, da tut mir keiner was. Und jetzt mit der Sendung, also ich glaube nicht, dass ich mir vor deine Hörer da irgendwelche, wegen deiner Hörer da irgendwelche Gedanken machen muss. Na, dazu muss man dich auch. Die bösen Rechten sind da nicht und von daher ist die Überschneidung so gering, dass ich wenig Angst habe. Und selbst wenn, ich glaube kaum, dass man dich jetzt so auf Anhieb erkennt. Also ja, drum. Rainer heißen keine, ja dann doch einige Leute. Ja, und darum schaue ich ja, dass ich keine Namen von früher nenne und so. Das muss ja nicht unbedingt sein. Was macht man denn eigentlich, wenn man so ein Strammrechter ist? Also so aus dem Fernsehen kennt man ja dann immer nur so, da wo sich dann die Bühnenbildner richtig ausgetobt haben, überall Nazi-Flaggen an der Wand hängen und Hitler-Bilder. Ja, sowas habe ich auch gesehen von einem in der Wapo, der was zum Sehen hat. Also da war in der Wohnung, der hat schon mal das Klingelschild, das ist nicht mit normalen Buchstaben beschriftet gewesen, sondern mit Runen. Mhm. Und in der Wohnung drinnen, also sehr im Wikinger-Style, mit Äxten über dem Bett und so verziert nur mit NS, also Nazi-Sachen, Hitler-Bilder etc., Dolche. Hast du sowas? Solche Sachen habe ich schon auch gesehen. So hast du sowas auch gehabt? Also hingen so Sachen auch bei dir im Zimmer? Nein. Ich habe einmal eine Zeit lang Schwerter gehabt, da war nicht Nazi mit irgendwelchen Nazi-Hintergrund, sondern rein, weil man Schwerter einfach ästhetisch von den Waffen am meisten zu sagen. Es ist eine schöne Waffe, finde ich. Ja, also das ist eine elegante Waffe. Sonst habe ich so Waffe, Sachen überhaupt nicht gehabt. Orden sammeln oder so, das war nie meins. Haben deine Eltern das mitgekriegt? Ja, natürlich. Naja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob du jetzt so ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowiert hast oder irgendwie so. Oder es gibt ja Leute, die kriegen das ja einigermaßen gut kaschiert, dass sie so unterwegs sind. Ne? Na, das haben sie schon mitgekriegt. Und natürlich haben sie sehr Sorgen gemacht, ganz klar. Haben die mit dir darüber geredet oder haben sie sich gedacht, ja, das ist nur so eine Phase, das wächst sich aus? Sie haben es versucht, das mit mir drüber reden, aber das hat eigentlich nie irgendeinen Erfolg gehabt und dann haben sie wahrscheinlich auf das Auswachsen gehofft. Was ja auch funktioniert hat. Ja, natürlich. Also natürlich nicht, aber in meinem Fall zum Glück schon. Gibt es diese Vereinigung noch oder sind die mittlerweile weg? Die sind mittlerweile weg. Also das ist nach dem Brandanschlag dann eben ausgehoben worden. Also das hat sich über 2-3 Jahre hingezogen und da ist dann die ganze Vereinigung aufgerollt worden und viele sind eben mehrere Jahre ins Häfen gegangen. Einer hat 10 Jahre, glaube ich, gekriegt. Also das waren schon halbwegs Kaliber, die ich da gekannt habe. Und warum haben die dich verschont? Also die Polizei? Ja, ich war ein junger Bub und mein Vater kennt auch einen Polizisten aus meinem Ort und ja, ich habe Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, Schwein gehabt, ne? Ja. Wie hätte man verhindern können, dass du damals in diese Szene abrutschst? Gar nicht. Gar nicht? Na. Es gibt kein mehr oder minder Patentrezept, um orientierungslose junge Menschen davor zu bewahren, in solche Kreise abzurutschen. Ja, genau, so wenig wie es ein Patentrezept davor gibt, dass man es vom Rauchen schützt. Es passiert oder es passiert nicht. Verbietest das, wird es nur interessanter vielleicht auch nicht. Verbietest das nicht, ist natürlich sowieso okay. Also Patentrezept gibt es da sicher keins. Und Aufklären ist in so einem, in dem Alter ist Aufklärung wahrscheinlich auch irgendwas, was gar nicht erst ankommt, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, am besten hilft es nur, wenn man sagt, dass es dann eigentlich egal ist. Wie? Wem jetzt? Also mir? Also wenn ich jetzt... Wenn du ein Elternteil bist sozusagen und ja, dein Kind driftet in die rechte Szene ab, sagst du ja und? Mit dem kannst du mich nicht schockieren. Das ist ja das, was die meisten wollen. Sie wollen damit schockieren, sie wollen einen Eltern schockieren. Würdest denn, denkst du, das würde was nutzen, wenn man dann sagt, so, hey, cool, Heil Hitler und irgendwie ja, das, die Nummer noch übertreiben würde? Nicht beachten. Das ist meine Meinung. Dann gab es um mindestens ein Drittel weniger Rechte. Wenn man es einfach nicht beachten täte. Das ist eine interessante Idee. Also da wäre ich so auch nicht drauf gekommen. Wie holt man denn Leute da wieder raus? Ist das möglich? Also kann man, weil du sagst, du hast zum Nachdenken angefangen, hätte ich das beschleunigen können von außen irgendwie? Schwer. Sehr schwer. Das muss von innen kommen. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Und bei den meisten kommt es ja. Ich meine, die meisten werden ja dann irgendwann mit 20 einmal gescheiter. 20, 25 werden die meisten einmal gescheiter. Und wenn sie es dann nicht schaffen, so wie für meine Freunde von früher, die sind immer noch rechts. Und die werden das vermutlich auch noch lang bleiben. Hast du es geschafft, dich komplett von diesem Gedanken gut zu lösen? Oder erwischst du dich manchmal dabei zu denken, so, scheiß Türke oder irgendwie sowas? Ich sage mal nicht mehr als der Durchschnittsösterreicher. Das ist, also je nachdem welchen Österreicher ich, welchen meiner österreichischen Bekannten ich da folge, ist das ganz knapp vor dem Nationalsozialismus, was der Durchschnittsösterreicher macht. Ja, ich meine, ich denke mal öfters einmal, du scheiß BMW-Fahrer oder du scheiß Motorradfahrer und du scheiß Türke. Ich meine, das geht dann nicht gegen einen Türken an sich, das geht dann gegen den Scheiß-Typen. Die nächst ist so die nächstbeste das nächstbeste was man irgendwie die nächstbeste Äußerlichkeit an der man sich aufhängen kann ist das, ne? Scheiß dumme Blondine fällt dann ins Server eigentlich. Stimmt, deswegen schlägt man noch lange keine Blondinen zusammen, das ist schon richtig. Ja. Hat das irgendwie Auswirkungen auf deine Berufswahl gehabt oder Auswirkungen auf deinen weiteren Lebensweg oder ist es tatsächlich nur so ein Umweg gewesen und du bist jetzt wieder auf dem richtigen Weg? Oder wirst du jetzt gerade dann irgendwie, keine Ahnung, Sozialarbeiter oder? Nein, also ich bin Handwerker, ich bin Schlosser vom Beruf. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Einflüsse auf meinen Beruf gehabt hat. Es hat vielleicht, ich meine, ich habe viele Sachen daraus gelernt. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, die du nie machen wirst. Und auch viele, die meisten anderen nie machen werden. Und von daher hat es mir natürlich geschaut, aber es hat mir auch was gebraucht irgendwie. Welche Erfahrungen sind denn das? Naja, eben wie man in solche Szenen reinrutscht und was da eigentlich passiert, um was da geht. Wie man wieder rauskommt, ist eine ganz spezifische Erfahrung, würde ich mal sagen. Kannst du das, du sagtest ja eben schon, dass es eigentlich kein Patentrezept gibt, aber bist du in der Lage, das zu vermitteln, wie man da wieder rauskommt? Oder bist du in der Lage, jetzt Leute einfacher wieder rauszuholen? Ich bin kein guter Rhetoriker, also von daher bin ich wahrscheinlich der falsche Mensch dazu. Und auch Handwerker bin ich nicht grundlos. Ich meine, ich konnte kein Verkäufer sein oder so. Aber das ist ja dann, eigentlich ist das ja dann fast schon verschenkt, oder? Also, nee, für mich persönlich nicht. Ja, für dich persönlich nicht, aber... Und auf das kommt es ja drauf an, oder? Ja, richtig. Aber es ist halt immer schön, wenn man die Leute noch irgendwie an seinem Erfahrungshorizont oder an seinem Erfahrungsschatz teilhaben lassen. Ja, so in meiner Familie, ich selber habe ja keine Kinder, aber meine Neffen und Nichten, der älteste von meinen Neffen hat nochmal gesagt, ich bin mehr Papa als ein richtiger Papa. Einfach, weil man mit mir gut reden kann, weil es versteht die Jugend in gewissem Maße zumindest. Von daher, mir persönlich hat es sicher was gebracht. Beruflich hat es mir sicher nichts gebracht. Hat es beruflich geschadet? Nein. Also, konnte ich nicht sagen, wie wir das beruflich geschadet haben. Bevor du abgerutscht bist oder bevor du abgedriftet bist, weißt du, was du da werden wolltest, als du groß warst? mein Schlüsselerlebnis zur Berufswahl, das war mit meinem Vater, wie er mal in der Werkstätte war. Da habe ich ihn gesehen mit einem Schweißgerät und da habe ich gewusst, das will ich einmal machen. Es war nur in der Volksschule und von daher, es hat meine Berufswahl überhaupt nicht verändert. Mhm. Hattest du eine Freundin zu der Zeit? Ja, wie ich dann ausgestiegen bin, habe ich Freundinnen gehabt. Nicht viele, aber doch. Aber danach erst, also während deiner Teilnahme an dieser rechten Gemeinschaft nicht? Nein, habe ich keine Freunde. Waren da überhaupt Frauen dabei? Sind da überhaupt Frauen drin? Ja. Viel oder eher weniger? Also ist eher, so ein, eher weniger. So ein Männerding, ne? Ja. So das draußen Zelten und so, das haben wir dann auch viel gemacht. Das ist nicht so das für Frauen. Habt ihr denn auch, weil du sagtest, ihr hättet, wie hießen die, WAPO? Nee. WAPO, ja. WAPO. V-A-P-O. V-A-P-O. Dass die das auch mit Waffengewalt hätten durchsetzen wollen, die Wiedereinführung der NSDAP. Habt ihr dann auch irgendwie, weiß ich nicht, Wehrsportübungen gemacht und sowas und im Wald rumgeballert und so? Also ich selber war da nie dabei, aufgrund meines Alters, aber viele von meinen Bekannten, von meinen älteren Bekannten sind dort hingefahren, nach Niederösterreich, zu Wehrsportübungen. Da hat es auch Sprengungen gegeben. Und ja, so Sachen halt. Ist dann davon auszugehen, dass da jetzt noch überall irgendwelche Waffenlager im Wald verbuddelt sind? Oder nein, so die Waffenlager nicht. In dem Sinn haben sie es, glaube ich, nicht gebraucht. Es sind vielleicht vereinzelt ein paar Waffen gekauft worden, ja, wo die jetzt sind, schwer zum Sagen. Aber so richtig große Waffenlager in dem Sinn hat es, glaube ich, nicht gegeben. Es hat eben die Wehrsportübungen, die Anfänge zur Bewaffnung sozusagen hat es gegeben, aber das ist dann vorher alles zersprengt worden schon. Woher bekommt man denn eigentlich Waffen? Damals war sicher Tschechei, ehemaliger Ostblock, ein guter Anlaufstelle. So Öffnung, nach der Öffnung vom Osten. Stimmt, da gab es viele, auch viele Russen haben ja ihre Waffen verkauft, dann auch früher in der DDR dann. Ja, stimmt. Was machst du? Machst du jetzt irgendwas Politisches oder hast du überhaupt keinen Bock mehr auf Politik jetzt? Momentan, zurzeit überhaupt nicht. Ich habe auch momentan beruflich so viel um die Ohren. Ich bin froh, wenn ich überhaupt einmal zum Zeitung lesen komme. Also jetzt gerade habe ich Urlaub, zum Glück seit dieser Woche. Aber vorher habe ich 14 Stunden gearbeitet. Harte körperliche Arbeit und von daher geht man dann lieber schlafen, bevor man einmal Zeitung liest. Ja. Kann ich verstehen. Wie habt ihr euch denn angesprochen in dieser WAPO? Auch so mit Herr Obersturmanführer und so ein Stuss? Ja, so ein Stuss hat es auch teilweise gegeben. Also bei den offiziellen Treffen, da hat es auch solche Ansprachen gegeben. Ist das eine Szene, die einem Sorgen machen müsste oder ist das eher sowas, was man... Ja, ich glaube schon, dass es dann auch jetzt noch Sorgen machen muss. Und zwar eben nicht die Rechten, denen man es ansieht, von denen man es vom Sehen her glaubt, dass Rechte sind, sondern die, wo man es nicht glaubt hätte. Das sind, glaube ich, die Gefährlichen. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Das ist nicht offensichtlich zu sagen, sozusagen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Oder also wie verhindere ich als Gesellschaft oder als Teil der Gesellschaft, dass diese Leute zu viel Einfluss bekommen? Naja, ich für meinen Teil habe es zum Beispiel auch bei der letzten Wahl so gemacht, dass ich meine Stimme einfach bewusst der Gegenpartei gegeben habe. Weil ich damit gerechnet habe, dass es viel Protestwähler gibt und viele davon die FPÖ zum Beispiel wählen werden. Recht viel mehr kann ich jetzt da nicht tun. Da sind wir in Deutschland ja noch einigermaßen glücklich dran, weil wir haben sowas wie die FPÖ glücklicherweise noch nicht. Die Partei hat es ja verboten, die Wirtekassen. Welche jetzt? Da hat es einmal so ein Eklat gegeben, wo sie der Partei NPD. Achso, sie haben versucht, die NPD zu verbieten, das haben sie aber nicht geschafft. Nee, das haben sie nicht geschafft, weil in der NPD zu viele V-Leute vom Verfassungsschutz sind. Genau, siehst. Und dann hat eben das Gericht gesagt, so ja, jetzt sagt ihr erstmal, wer die V-Leute sind. Dann hat der Verfassungsschutz gesagt, nee, das sagen wir nicht. Und dann hat das Gericht gesagt, ja, dann gibt es halt auch kein Parteiverbot, wenn wir nicht abschätzen können, wie viel von dieser Agitation echt ist und wie viel von der Agitation falsch ist. Und darum haben wir jetzt die NPD. Aber die NPD sind, das ist eine Handvoll Witzfiguren. Also die sind eben wirklich, ich glaube, in Sachsen und ich bin nicht sicher, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, also in zwei Bundesländern, da sind die mit einem niedrigen Prozentsatz im Parlament und darüber hinaus passiert mit denen nicht viel. Und wenn die mal irgendwo so einen Aufmarsch machen oder irgendwie eine Kundgebung machen, da kommen ein paar hundert Leute und das war's. Also so ein Riesending wie die FPÖ, ich weiß gar nicht, im zweistelligen Prozentbereich sind die gewählt worden, oder? Ja. Sowas haben wir ja glücklicherweise gar nicht. Die haben ja einmal in der Regierung gehabt. Wie kommt das, dass in Österreich so eine Partei so groß werden kann und in Deutschland nicht? Puh. Gute Frage. Danke. Nee, es kann jetzt so. Es wäre. Also, ich wüsste nicht, was ich da jetzt sagen sollte. Zudem kenne ich mich zu wenig aus politisch. In letzter Zeit, muss ich sagen. Ja, mir geht's also, das war, fand ich jetzt gar nicht mal so als politische Frage gemeint, sondern eher als gesellschaftliche Frage. Also wie ist der Österreicher drauf, dass es zu so einem Phänomen kommen kann? Weil ich meine, Österreich hat ja genauso, okay, ihr seid nicht ganz so kaputt gebombt worden wie Deutschland, aber letztlich habt ihr ja auch unter dem Dritten Reich mehr oder weniger zu leiden gehabt, beziehungsweise es selber ausgelöst, ne? Also mitgespielt und drunter zu leiden gehabt. Ja, das ist natürlich richtig, aber was da bei uns jetzt so anders ist als bei euch, aus dem fällt da der Blick von außen auf uns und der Blick von innen auf euch ein wenig, jetzt kann ich das schwer sagen. Müsste man sich vielleicht wirklich einmal ein wenig mehr damit befassen. An Politstudierenden fragen oder so. Ja, aber dann kriegt man ja immer diese so lalalogen Antworten. Ne? Also ich finde es ja immer angenehmer von Leuten, die tatsächlich auch einen Alltag haben, der unabhängig von akademischen Kreisen ist. Von denen lasse ich mir lieber erzählen, wie es im Land aussieht. Ach so? Ja. Weil letztendlich sind es Erfahrungen halt. Ne? Klar, es ist immer schön, irgendwie eine Gesellschaft auch mit Zahlen abgebildet zu kriegen. Das macht mir auch Spaß, diese Zahlen zu sehen. Aber ob jetzt ein Berliner Bezirk nach Hundescheiße riecht oder ob er nicht nach Hundescheiße riecht, das weiß halt niemand, der eine Statistik drüber anlegt. Ne? Das schaffst du dann halt nur, wenn man dort lebt. Wenn man dort lebt. Warte mal, ich muss gerade mal hier auf Twitter einen Link zum Stream tun. Darum bin ich gebeten worden. So. Wirst du irgendwann mal Kinder kriegen? Nein. Aufgrund deiner Vergangenheit oder einfach? Ich habe mich einfach vor ein paar Jahren schon dazu entschieden, dass das bei mir nicht passieren wird. Ich fühle mich ohne Freundin wohler. Ja, und ohne Freundin ist das mit Kindern schwer. Das stimmt. Dann kannst du höchstens adoptieren, aber das ist ja dann halt auch. Ja, ich hab zwei Neffen, zwei Nichten, drei Patenkinder. Also von daher bin ich gut versorgt. Und eigene Kinder brauche ich nicht, will ich nicht. Ja, Mensch, Rainer, ich danke für das Gespräch. Ja, bitte. Und ich hatte ja wirklich die heimliche Hoffnung, dass das, ja, und ich weiß jetzt das Patentrezept. Nee. Wie man junge Menschen davor bewahrt, das Gehirn so vergiftet zu kriegen. Nee, das gibt's nicht. Das Patentrezepte gibt's fast nirgends, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Zumindest bei Erziehungsfragen. Ja, außer man verteilt Elektroschocks oder sowas. Also die haben dann immer eine relativ eindeutige Wirkung, aber das ist auch nicht unbedingt das vielleicht, was man als Wirkung haben will. Eher nicht. Ich würde jetzt mal versuchen, zu unserem Gespräch eine Dame hinzuzufügen. Ja. Damit, weißt du, das dann so. Die Quotendame. Nee, das ist, das ist die erste Frau, die überhaupt gesagt hat: Hier, ich will mal mitreden. Da bin ich ja dann total dankbar für. Weil das ist ja, dann hat das nicht direkt so durchgehend irgendwie den Eindruck, dass das hier so eine Nerd-Veranstaltung ist. nur Bekloppte irgendwie miteinander reden. Und bevor ich dich rausschmeiße, stelle ich sie rein, zumindest versuche ich es, damit das so ein nahtloser Übergang wird. Beziehungsweise sich so ungefähr so anfühlt wie so einen nahtlosen Übergang. Hallo Elektra. Hallo, schönen guten Abend. Die Freundin meines Nachbarn heißt genauso wie du. Und, echt? Und ich bin immer vollkommen hingerissen von diesem Namen. Also Elektra. Das ist ja abgefahren. Das ist echt, also ich glaube, das ist dann die erste Elektra, die ich kennenlernen würde. Meine Festplatte heißt Elektra. Also naja, mein Rechner heißt Elektra. Es gibt ja auch Motorräder, die so heißen und irgendwelche Comicfiguren. Stimmt. Und so. Aber ich finde das so toll, dann irgendwie hast du auf einmal, jahrelang nennst du deinen Computer so und denkst, ach, das ist ein hübscher Name. Und auf einmal steht da, ja, das ist Elektra. okay. Ja. Elektra, ja, hast du noch Fragen an Rainer? Hast du zugehört? Ich habe ein bisschen zugehört. Ja, ich finde es echt krass. Also, abgefahrene Geschichte. Also, das gibt es anscheinend echt überall, ne? Also, ob das jetzt Norwegen ist oder Deutschland oder Österreich. Also ja, es kommen irgendwie so alle naslang kommen mal irgendwelche Studien vorbeigeflogen, so alle 10 Jahre oder sowas. Die letzte, die ich gesehen habe, war von der OECD und ist auch schon wieder 3-4 Jahre her oder so. Und die rechnen jedes Mal raus, dass es in allen Industrienationen so ungefähr 20% Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und so gibt. Also so ein Bodensatz praktisch. Und aus dem rekrutiert sich dann eben sehr, sehr viel. Und der Rest sind orientierungslose Jugendliche, wie der Rainer. Ja, genau. Und dann hast du plötzlich eine Gruppe und gehörst irgendwo dazu und hast eine deine Entourage und kannst Sachen machen und hast plötzlich ja, eine Gruppe, der du wirklich zugehörst und die dich versteht und die dich lieb haben. So. Ich kann schon verstehen, dass es passieren kann. Also, was? Gerade als Junge ist das natürlich ein Faktor, der zieht. So die Gruppe, die einen versteht, mit denen man über alles reden kann, das wirkt natürlich beim Pubertieren. Ja, klar, logisch. Eigentlich müsste es doch dann auch andersrum noch funktionieren, dass man sagt, also dass die ganzen Nazi-Eltern von heute, die müssten doch eigentlich dann kommunistische Kinder kriegen. Also die, weißt du, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dass sie dann sagen so, ey Mama, leck mich mal am Arsch mit deinem komischen Schnäuzer, den du da mit dir rumträgst. Ich zieh mir jetzt ein Basecap an und rauche eine Bong. Aber man sagt ja auch, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass die Kinder, also die Folgegeneration meistens die gegenteilige politische Orientierung hat als die Eltern. Dass sich dass es im Prinzip so eine Sinus-Cosinus-Kurve irgendwie gibt. Ja, aber glaubst du, woher die ganzen FDP-Hanseln gerade kommen? Ja, oh Gott, was kommt danach? In Opposition zu ihren 68er-Müsli-Eltern irgendwie. Ja. Das lässt sich ja vergleichen mit den Kindern von Lehrern zum Beispiel oder Polizisten. Das sind ja auch oft die größten Krüppeln. Ach echt? Ja. Das ist mir jetzt noch gar nicht, also mein bester Freund ist der Sohn eines Lehrers, dem geht's eigentlich ganz gut. So, der kann also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das oft die größten Krüppeln sind, gerade die Polizistenkinder. Das heißt, wenn ich, also ich habe gerade gedacht, so, okay, wenn ich was zu rauchen haben will, frage ich einfach den Sohn eines Polizisten. Ja, stimmt, die sind an der Quelle eigentlich auch. Ne? Also, ja, und sie werden auch durch die Väter geschützt. Stimmt, sie werden durch die Väter geschützt, genauso wie du. Ja. Wieder was gelernt. Rainer, ich danke dir. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, auflegen. So. Ja. Hallo? Elektra. Ja. Du bist noch dran, ja, ja. Ich bin noch da. Ja, okay. Ja. Weswegen rufst du an? Ach, ich habe gar nicht angerufen. Also ich dachte, also zum einen wollte ich dich natürlich aus dieser Lage bringen, dass da keine Damen anrufen. Das kann ja gar nicht sein. Ich dachte, dem müssen wir ein Ende setzen. Ich dachte, wir könnten ja ein bisschen so über Europa generell sprechen, weil ja in letzter Zeit so viel passiert und das in Norwegen und das mit Griechenland und meine Eltern sind Griechen, also ich habe... Darum heißt du Elektra, darum heißt übrigens die andere Elektra auch Elektra. Ja, siehst du, ja, genau. Und darüber könnten wir uns ein bisschen unterhalten. Hast du jemals in Griechenland gelebt oder sind einfach nur deine Eltern ausgewandert und haben dich dann irgendwo... Meine Eltern sind ausgewandert, die sind in den 60er Jahren nach Österreich zum Studieren. Und haben dann waren in Graz und haben dort studiert und sind dann eben irgendwann nach dem Studium nach Deutschland gezogen. Und letztendlich sind meine Eltern auch schon seit ihrer Teenagerzeit nicht mehr in Griechenland gewesen nicht mehr in Griechenland gelebt. Aber ich habe natürlich schon Bezug dazu und wir verbringen natürlich oft Urlaube dort. Und jetzt war ich auch erst vor 2 Wochen unten im Urlaub. Ist denn das in Griechenland eigentlich so schlimm, wie es immer, also wenn man so Nachrichten guckt, Zeitungen aufschlägt, dass man einfach nur so überfliegt, wir überfliegen ja eigentlich nur Schlagzeilen, also so richtig in die Tiefe geht ja kaum noch jemand, dann hat man immer das Gefühl, dass irgendwie in den größeren Städten, also Athen, da ist dann irgendwie Riot, also da brennt's und der Rest des Landes versinkt in Armut und auf der Straße liegen hungernde Menschen rum. Es ist schon... Es hat sich, ich würde sagen, zu letztem Jahr oder zu dem Jahr davor hat sich schon ein bisschen was verändert. Also es ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag irgendwelche Demos hat, aber du hast natürlich wahnsinnig viele Geschäfte, die einfach dicht gemacht haben. Ja? Du läufst durch die Athener Innenstadt und wo noch vor 3 Jahren super viele Geschäfte waren, Leute, die eingekauft haben, ist einfach nicht mehr so viel. Jedes zweite Geschäft hat einfach zu. Irgendwelche eingeschlagenen Fensterscheiben, bleibt halt so. Ja? Und also du merkst es schon. In den kleineren Städten, also ich fliege immer nach Athen, ich habe dort auch einen Onkel, der dort noch lebt und bin dann aber immer bei Korinth, also das ist so vielleicht eine Stunde, anderthalb von Athen weg, weil da meine Eltern so eine kleine Ferienwohnung haben, da bin ich immer und das ist eigentlich so ein Ferienort, ja? Loutraki heißt es, das ist so ein kleiner Ort direkt am Kanal von Korinth und in so einem Ferienort merkst du es natürlich nicht wirklich. Ja, da fahren selbst die Griechen dann hin zum Urlaub machen. Die sind da auch am Strand, trinken schön ihren Kaffee und gehen abends essen. Also da ist es nicht so präsent. Aber natürlich redet jeder darüber. Also du hörst dann die Nachbarn, die reden wieder über, oh ja, und die Krise und überhaupt. Und die fühlen sich natürlich mächtig missverstanden und sind auch sehr wütend. Und die, also die normale Bevölkerung akzeptiert nicht, dass das plötzlich so krasse Sparmaßnahmen den Normalbürger treffen und die ganzen Verantwortlichen einfach davonkommen. Ja, also ich habe auch nichts gelesen, keinen Bericht, irgendwas, dass irgendjemand tatsächlich jetzt im Gefängnis sitzt deswegen. Ja. Was man sich ja eigentlich wünschen würde, ne? Das so. Ja. Also, ja. Ja, und ich glaube, das würde den Leuten auch reichen, wenn da irgendwie mal 5 Leute angeklagt werden und es heißt so, hey, hier, deine Villa hier vor Ort von Athen, die kommt jetzt weg oder das wird abgerissen, weil du dafür keine Baugenehmigung hast. Oder also einfach, du meinst einfach ein paar Schauprozesse und dann ist Ruhe. Ich glaube, das würde auf jeden Fall so ein bisschen unterstützen. Das ist natürlich irgendwie auch, ach, das ist ja schlecht, so in der Wiege der Demokratie. Schauprozesse machen, obwohl war bis vor kurzem ja auch noch eine Diktatur, da kann man ja eigentlich auch noch mal irgendwie. Ja, aber dass man zumindest mal, dass es heißt so, hey, der Minister so und so hat von 2005 bis 2007 so und so viel Kohle hinterschlagen, der kriegt jetzt einen Prozess. Es passiert halt nicht, weil dann der entsprechende auch wieder geschmiert wird. Ja, das ist nicht, das ist eben nicht. Ist das echt so schlimm, wie es immer heißt, dass ihr alle korrupt und keiner zahlt Steuern und alle gehen mit 50 in Rente und so? Also ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung, ja, es ist schon so. Ich glaube, es ist einfach so. Also so der 0815-Bürger zahlt natürlich schon seine Steuern. Ja? Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist ganz tief verankert in der griechischen Gesellschaft, dass man, wo man nur kann, irgendwie bescheißt. So. Na, wenn man es einmal gelernt hat, die Frage ist ja, wie kriegst du es eigentlich wieder raus? Also wenn du eine korrupte Gesellschaft hast, wie kriegst du Korruption aus einer Gesellschaft wieder raus? Das frage ich mich schon immer. Das ist echt krass. Also ich weiß nicht, es war auch so witzig, weil ich habe an dem Tag meines Rückfluges habe ich meinen Onkel noch besucht und war bei ihm zum Mittagessen und haben uns auch so ein bisschen über Politik unterhalten und meinte auch so, ja, also die Korruption, das sei schrecklich und jeder guckt irgendwie nur, wie er bescheißen kann und so und dann weiß auch nicht, wie man das ändern sollte. Und dann begleitet er mich zur Metro, die haben jetzt eine ganz tolle Metro seit 2004 in Athen und ich wollte den Zug nehmen zum Flughafen. Hm. Ja. Und das Ticket ist ziemlich teuer für griechische Verhältnisse. Das kostet irgendwie 7-8 Euro für eine Fahrt wie von Berlin-Alexanderplatz nach Schönefeld zum Beispiel, also 40 Minuten. Ja? Mhm. Und dann sagt er so zu mir, ich stehe so in der Schlange und will gerade mein Ticket lösen. Dann stupst er mich so an und meint so, hey, sag einfach, du bist Studentin. Ich dachte so, worüber haben wir eigentlich gerade gesprochen, ja? Also, ja. Und dann kommt die Kontrolle und wie stehe ich denn dann da? Ja, das kriegst du dann schon irgendwie hin. Ich dachte so, Mann, ey, das ist einfach so, so präsent, überall, ja. Jeder wird irgendwie versuchen, ich kann mich auch erinnern, als mein Opa, also das ist jetzt sicher auch schon 10 Jahre her, der war schon 83, hat in diesem kleinen Ort einen Schlaganfall bekommen. Mhm. So, mitten in der Nacht. Und mein Onkel, der hatte damals auch noch sein Ferienhaus illegal gebautes. Natürlich. als Student. Ja, so, das war nämlich auch, das sollte ich vielleicht kurz davor erzählen, das ist so eine kleine Siedlung bei Loutraki, irgendwo in den Bergen. So, da fährt man aus dieser Stadt nochmal 10 Minuten so eine kurvige Sandstraße hoch. Und da stehen dann einfach Ferienhäuser, die natürlich komplett ohne Baugenehmigung gebaut wurden. Die stehen da halt einfach. Und diese Siedlung hat sich so nach und nach entwickelt. Das war in den 80er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da war ich selber auch noch klein, war da halt immer dann so zu Besuch. Und ich kann mich noch erinnern, da sind immer in regelmäßigen Abständen kam dann so die Polizei auf so Motorrädern, die kam dann hochgefahren. Und dann hieß es, oh, heute kommt die Polizei vorbei. Und so, oh, heute kommt die Polizei. Dann wurde schon irgendwie alles gerichtet und kommen um die Ecke gebogen. Und dann, ah, hallo, ja, hallo, komm rein, trinken erstmal einen Kaffee. Dann unterhält man sich 10 Minuten, schiebt den Umschlag zu. Und die fahren dann wieder ab. Oh ja. Und da habe ich noch. Wobei das in Berlin ist das nicht anders. Ne? Ich kenne hier Leute, da, also die haben sehr viele Eigentumswohnungen und bauen und so. Das ist hier so ähnlich. Ja, nur ist in dem Umschlag kein Geld, sondern man kennt sich halt. Ne? Ja, naja, ja gut, aber es ist nicht deutschlandweit so extrem verbreitet. Naja, und dann hatte der eben da oben in dem Haus einen Schlaganfall. der Krankenwagen ist nicht gekommen, weil es irgendwie zu staubig war. Und es hieß, ja, da gehen die Wagen kaputt und so, das können wir nicht machen, da können wir nicht hochfahren. Mhm. Und im Krankenhaus hat mein Onkel wirklich regelmäßig den Krankenschwestern und den Ärzten diese Umschläge zugesteckt, dass der halt richtig behandelt wird. Ja. Ist das diese Korruption, also wie diese Umschläge zustecken, ist das jetzt auf einem Niveau, wo man sagen kann, naja gut, in Deutschland hast du halt eine private Krankenversicherung, die kostet sich 450 Euro im Monat. Dasselbe gibt man dann halt in Griechenland an Schmiergeld aus, um den Arzt zu einer Behandlung zu überreden. Also kostet das die Leute viel Geld oder ist das alles so im Budget und im Grunde mit eingepreist in die Gehälter, die da gezahlt werden und sowas? Ich weiß es nicht. Also ich denke, es macht jetzt keinen wirklich arm, aber es ist schon, es ist schon mit einkalkuliert einfach. Mhm. Du weißt, wenn du jetzt eine große OP hast oder irgendwas, dann musst du da eben noch ein bisschen mehr Geld zur Seite legen, dass du dem, oder du hast dann halt deine Tante oder deine Schwester oder deine Tochter und deine Kinder, die dann am Krankenbett halt stehen und dich versorgen, also die auch Essen mitbringen, die dir das Bett machen und so. Was ist, wenn jemand arm ist? Also wenn jemand schon arm ist, wird ihm dann die medizinische Versorgung verweigert? Nee, es gibt, also die Grundversorgung ist in Griechenland komplett kostenlos, soweit ich weiß. Also die haben so eine Art, wie man in England diese Health Center, die gibt es dort. Und da kann wirklich jeder hingehen und bekommt so eine Grundversorgung. Ja. Das ist schon. Also du würdest jetzt nicht auf der Straße sterben oder so. Aber natürlich ist die Frage, also ich möchte nicht irgendwie auf ein Spenderherz oder eine Spenderniere in Griechenland warten müssen. Und wahrscheinlich erkennt man dann auch, also so, das werden wir in Deutschland ja auch bald haben, dass man an den Zähnen erkennt, was für eine Krankenversicherung die Leute haben und was für Einkommensverhältnisse die haben. Ist das in Griechenland so? Kann man das erkennen? An den Zähnen, jetzt ist mir nicht so aufgefallen. Ja, gut. Also, aber ja gut, du merkst natürlich, du kannst es den Leuten schon ansehen. Also hier ja eigentlich auch. Wenn du jetzt so einen Hartz-IVler hast, dann siehst du ja eigentlich auch, okay, muss ja nur. Weil die ja angeblich eine total gute zahnmedizinische Versorgung haben sollen. Ist mir mal erzählt worden. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also mal rausfinden irgendwann. Na gut, im Worst Case sind unsere Zähne gerettet. Genau. Sonst alles ein Bach runtergeht. Genau. Hauptsache, die Zähne sind schön. Ja. Genau, nichts zu essen, Zähne sind schön, du stinkst trotzdem aus dem Maul, weil du nichts zu essen gekriegt hast. Genau. du hast geschrieben, du seist Architektin. Arbeitest du auch als Architektin? Ich arbeite als Architektin. Du machst, du machst also Umweltverschmutzung. Wieso? Mir hat mein Architekt gesagt, bauen sei Umweltverschmutzung. Echt? Mhm. Fand ich irgendwie ein ganz nette. Also, und wieso? Naja, weil es ist doch eigentlich ganz hübsch draußen und dann stellst du da irgendwie so einen Klotz hin. Ne? Ja gut, aber wenn man im Zelt leben würde, dann wäre es ja auch nicht wirklich schöner, oder? Also, ja, also ja gut, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber ja, ich mache es, glaube ich, schon gerne. So, aber Architekten, das ist echt so ein Volk für sich. Also da werde ich, glaube ich, nie ganz mit warm werden. Das war schon an der Uni so. Also die sind echt so ein Völkchen für sich. Eine Frage noch aus dem Chat sehe ich gerade von Philotü. Ja. Ist die Grundversorgung auch für Ausländer, fragt er. Ja, für jeden. Also, okay. Also wie in Großbritannien. Du gehst zum Arzt, also gehst zum NHS und die helfen dir. Ja. Gut. Aber warum bist du Architektin geworden, wenn du mit Architekten nicht klarkommst? Weil ich das davor nicht wusste, ehrlich gesagt. Also meine Mutter ist auch Architektin und nach dem Abi dachte ich irgendwie so, hatte ich halt zig Ideen, was ich alles machen kann und machen will. Ich wollte Psychologie studieren, ich wollte das studieren, ich wollte das studieren. Und dann habe ich mich dann irgendwann mal, nachdem sie gesagt hat, Mensch, das ist doch so ein toller Beruf, da kannst du auch ein bisschen kreativ und mit Farben und so. Und dachte ich, ja, warum nicht? Und bewirbst du dich halt mal. Und das war dann der Studiengang, der mich genommen hat. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart und das war dann auch noch in Stuttgart. Und da dachte ich, ach super, muss ich mich noch nicht mal wegbewegen. Mhm. Und dann habe ich es angefangen und dann hat es mir schon Spaß gemacht. Ja? Aber also auch die Art, wie die an Sachen rangehen, das macht mich völlig fertig. Wie geht denn der Architekt an Sachen ran? Dieses völlig Verkünstelte in so einer, das sind so ein bisschen die Architekten sind so Prenzlauer Berg der Berufswelt so ein bisschen. Weißt du, der so, Prenzlauer Berg der Berufswelt. Ja, so, ach, ich habe hier meinen Dinkelkeks und den tunke ich jetzt in meinen Latte. Und also so ein bisschen, die glauben wahnsinnig kreativ zu sein und ganz toll. Und als Gegenpunkt zu den Ingenieuren, die ja alles so rational sehen und ach nein, wir sind da viel kreativer. Und letztendlich, glaube ich, ist es ein Haufen Nerds, die sich da irgendwie einfach was vormachen auch. Also bei ganz vielen, ja, nicht jeder. Es gibt sicher auch... Es gibt ja immer Ausnahmen, aber was wäre das Leben, wenn wir nicht unsere Vorurteile durch Verallgemeinerung irgendwie pflegen könnten? Also da bräuchten wir ja gar nicht zusammenkommen, wenn wir sowas nicht machen würden. Nee. Also ich finde Verallgemeinern immer super. Ja. Ich schimpfe immer ganz gerne auf Architekten. haben Architekten denn grundsätzlich, also haben die Spaß? Weil das klingt jetzt so, als hätten die auch keinen Spaß, sondern als wäre das alles echt ernst, so wenn die unterwegs sind. Ich glaube, es hängt immer davon ab. Was ich halt so schwierig finde, ist, dass ein Architekt immer, auch im ganz normalen Leben, immer alles irgendwie ganz speziell betrachten muss. Ja? Er kann ja nicht durch eine Straße laufen und einfach sagen, so, hey, cool, hey, die Fassade, das sieht doch echt geil aus. Nein, dann wird gleich so, ja, aber weißt du, dann also dieses, ich weiß nicht, also diese Tür, passt denn das zu dem Fenster? So, und immer wird dann so ein riesen Tamtam. Oder meine Chefin auch, da war ich im Urlaub irgendwie, genau, ich habe Freunde in London besucht, ein Wochenende. Und dann wird dann gleich so, ja, was habt ihr euch denn dann angeschaut? Hey, ganz ehrlich, wenn ich mal nach London fahre, dann schaue ich mir auch gar nichts an. Ja, natürlich habe ich die Tate gesehen und irgendwie so die Basics, die man sich halt da anguckt, wenn man irgendwo hinfährt, schaut man sich das natürlich irgendwie an. Aber ich gehe auch gern einfach dann saufen, dann penne ich den nächsten halben Tag einfach, ja, und habe mir halt nichts angeschaut. Und es ist so immer dieses so ein bisschen künstlich auf elitär und ich weiß nicht, ja. Also das heißt, Architekten dekonstruieren in ihrem Alltag Gebäude, die von anderen Architekten konstruiert worden sind. Mhm. Das ist ja schrecklich. Ja, also du überlegst dann schon, wieso ist es so und ist die Form, ist es denn das, das passt doch gar nicht. Was machst du als Architektin, was arbeitest du, baust du Häuser oder baust du Brücken? Ja, Hochbau, ja. Also ich habe jetzt im Moment, bin ich in einem super kleinen Büro, eher langweilig, möchte ich sagen. Die machen eher so Industriebau, so Kaufhäuser und Supermärkte und sowas. Aber davor habe ich, also vor allem auch in der Zeit, als ich in England war, habe ich an so Schulprojekte oder Universitäten, auch Wohnbau, so Sachen gemacht. Das kann schon echt interessant sein. Also man hat ja auch immer verschiedene Leute dann. Also je größer das Büro natürlich ist, umso verschiedener sind auch die Leute. Man findet dann auch wieder so seine Leute. Es ist im Prinzip wie in der Schule auch, mit denen man gerne zusammen ist und wo es auch Spaß macht, ja. Aber ja, also momentan so ein bisschen. Wenn du so eine Schule baust, was bedenkst du dabei alles? Weil klar, es gibt dann so diese 70er-Jahre Waschbetonschulen, wie ich zur Schule gegangen bin, wo dann einfach ein Flur und rechts und links gehen Räume ab. Mhm. Aber ich glaube, das ist ja nicht mehr unbedingt modern, so zu bauen, wenn man eine Schule baut, oder? Naja, also du hast natürlich Vorgaben, was es überhaupt für eine Schule ist erstmal. Ja? Ist es jetzt eine Schule, die spezialisiert ist auf Musik, ja, dann musst du natürlich die Klassenräume entsprechend planen, dann muss es auch akustisch irgendwie geklärt werden. Dann spricht man natürlich viel mit dem Bauherrn und was die sich vorstellen, was finanziell auch möglich ist, wie das Ding aussehen soll, ob die bestimmte Vorstellungen haben. Und dann geht man eigentlich, also wenn du wirklich komplett von Anfang an entwirfst, dann gehst du erstmal ein bisschen stadtplanerisch an das Ganze ran, dass du es wirklich rauszoomst und einfach in einem ganz kleinen Maßstab, 1 zu 1000, 1 zu 5000 und sagst, okay, was ist alles drumherum, was würde da reinpassen, was kann ich für eine Form machen, muss ich das alte Gebäude in irgendeiner Art und Weise erhalten, weil es denkmalgeschützt ist, kann ich Teile abreißen, kann ich alles abreißen, will ich vielleicht gar nichts abreißen, weil es eigentlich noch okay ist und nur was anbauen oder so. Und erst dann arbeitet man sich halt langsam vor und guckt, okay, ich habe diese Form, was kann ich da innen umsetzen, wie möchte ich es gestalten, wie möchte ich es anordnen. So. Klar, dass so ein Raum wie eine Bibliothek zum Beispiel braucht wirst du eher in einem vielleicht eher im EG haben oder so. Dass, und ein Glasdach einbauen. Ja, nicht zu viel Licht, weil sonst werden immer alle geblendet. Oder wenn du Computerarbeitsplätze hast, dann musst du auch auf die Lichteinfälle und sowas achten. Und gibt es in der Architektur, gibt es ja auch so Moden, ne? Was ist denn da gerade modern? Gibt es gerade was alle machen und was eigentlich voll scheiße ist? Ist ja bei Mode ja gerne so, ne? Alle machen es, aber eigentlich sieht es total kacke aus. Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist im Moment, habe ich das Gefühl, ist sehr viel so eine, also man ist jetzt so ein bisschen vielleicht von diesem Dekonstruktivismus weggekommen, was so die letzten 10 Jahre vielleicht total hip war. Hast du da mal ein Beispiel? Also ein Gebäude, das man kennen könnte? Zum Beispiel das Jüdische Museum in Berlin. Ah, okay, ja, dann genau, ja. Das hatte ich, als du Dekonstruktivismus gesagt hast, habe ich genau das Jüdische Museum in Berlin tatsächlich auch im Kopf gehabt, weil ich da mal drin gestanden habe, als es noch leer war, schon spektakulär war. Also das, habe ich auch gedacht, wie macht man das? Also wie macht die Architekten das? Es ist, weil da muss man doch auf LSD sein, um sich sowas auszudenken. Irgendwie so, ja, und dann Licht von da und dann da. Und ja, also und ich glaube, das sind schon, also die richtig guten, die richtigen Star-Architekten sind, glaube ich, auch echt so nah am Genie irgendwo. Künstler. Künstler. Mhm. Also weil es ist im Prinzip wie wenn du so eine Plastik baust oder so. Mhm. Oder wenn du, ja, also das ist schon bewundernswert. So dekonstruktivistische Bauwerke, die also wirklich auch so im 3D dann total abgefahren sind, werden auch oft in 3D schon entworfen. Einfach weil du das mit Blatt und Papier gar nicht mehr richtig hinkriegst. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe an einem Projekt mal gearbeitet, das war so eine Fakultät in Katar. Fakultät in Katar? Ja, also so ein Uni-Gebäude in Katar. Oh. Die haben ja da so ein riesiges Areal, das heißt Education City. Und da werden wahnsinnig viele Universitäten und ganz viele berühmte Universitäten haben da auch ihre Niederlassungen, weil die Scheichs ihre Töchter gerne studieren lassen möchten, aber die nicht ins Ausland schicken. Und dort bauen die einfach eine Harvard da unten hin. So. Auch eine Geschäftsidee. Und das war eben so ein richtiges, das war total abgefahren, das war wirklich so eine, es sah aus wie Raumschiff Enterprise so ungefähr, so richtig so spacig mit so halbrund und irgendwie noch ein riesen Minarett war dran und so. Und sowas lassen die dich einfach entwerfen? Also, nee, das haben nicht wir entworfen, das war, aber klar, irgendjemand hat es entworfen natürlich, ja. Da kommst du dann mit einer Idee und entweder es gibt einen Wettbewerb und du hast dich dann über den Wettbewerb qualifiziert oder du wirst direkt beauftragt und und dann kommst du da mit ein paar Vorschlägen hin oder mit dem einen Vorschlag und dann wird diskutiert. Ja. Was lernt man im Architekturstudium? Lernt man da auch, lernt man da die Kunst zu machen oder was bringen sie dir dabei? Weil eigentlich musst du doch mit Talent schon kommen, oder? Eigentlich musst du es doch schon können, bevor du es studierst, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Du hast, also es ist, glaube ich, auch von Uni zu Uni verschieden und auch von Land zu Land vor allen Dingen verschieden. Ich habe, während meines Studiums hatte ich Erasmus, dieses europäische... Saufen und Vögeln im Ausland, ja. Genau, das hatte ich glücklicherweise in Italien. Hey. Danke, Herr Fellini. Super. Nee, aber da war zum Beispiel, also bei uns in Stuttgart war es jetzt zum Beispiel so, da hast du das Grundstudium ist relativ durchstrukturiert. Also hast du natürlich irgendwie auch Bauphysik und Tragwerkslehre, also so ein bisschen Statik und Baustofflehre und technische Ausbauen, diese ganzen technischen Geschichten, ein bisschen Kunstgeschichte noch und dann auch, wie man entwirft und kann vielleicht noch irgendwie einen Malkurs belegen oder so. Und dann im Hauptstudium kommen dann die Entwürfe an sich und dann hast du pro Semester einen Entwurf, suchst dir dein Institut aus, an dem du das gerne machen möchtest, also ob das jetzt eher so Tragwerkslehre orientiert ist oder eher künstlerisch. Und suchst dir da dein Thema, das dann jedes Semester angeboten wird und bearbeitest diesen Entwurf. Und musst da halt natürlich den Entwurf machen, das komplett zeichnen, dann noch ein Modell dazu machen und das dann am Ende praktisch vorstellen, deinem Professor. Mhm. Und das wird dann diskutiert und bewertet. Und in Italien war das viel durchgetaktet. Also es war viel schulischer. Ach, da hattest du nicht so dem Italiener hätte ich jetzt zugetraut, dass er da so, ne, dass er dann irgendwie das, also dass er genau mit Architektur so umgeht wie mit Essen. Boah, nee, die sind wahnsinnig obrigkeitshörig, was das angeht. Ach, der was? Das ist Wahnsinn. Der Professor ist dort ein Halbgott. Ja, und wir ausländischen Studenten, wir kamen dann halt immer so, waren gewohnt, ja, wenn der was sagt, dann wird erstmal diskutiert, ja, wieso, und so sehen sie das so, und das haben die gar nicht verstanden. Also sind wir echt wie so Außerirdische gewesen, wirklich. Weil wir halt einen ganz anderen Ansatz gewohnt waren. Und dort gehst du dann wirklich hin und hast Unterricht und dann wird darüber diskutiert und dann gehst du nach Hause und darfst halt ein bisschen was rumentwerfen, dann wieder. Die Italiener sind da auch viel klarer. Also die haben nicht so gerne, dass man da so durchdreht und irgendwelche dekonstruktivistischen Ecken und Kreise und irgendwas Abgefahrenes bringt. Die wollen das mehr so alles ein bisschen monumentaler und geordneter haben. Also. Monumental und geordnet. Klingt jetzt so ein bisschen nach Mussolini irgendwie. Ja, so ein bisschen. Also ich so Mantua. Ich denke, nee, nicht Mantua. Wo war der so groß? Oh ja. Gott, also Mussolini war ja kein Architekt, oder? Nee, aber das gibt so, das gab so eine Stadt, das war nicht Mantua, Verona war es auch nicht. Irgendwo in Oberitalien, gibt es eine Stadt, da steht auch immer noch so ein komischer Führerbalkon mitten auf dem Platz, wo Mussolini immer runtergesprochen hat. Da sind lauter so komische Bombastbauten. Ja, auf sowas stehen die total. Aha. Weil das sind so, ja, so auch alte Sachen. Und in Italien hast du ja auch ganz viel noch alte Häuser einfach. Ja. Ja, und das mögen die, also die neuen Sachen mögen die nicht so. Da sind die schon sehr konservativ. Finde ich aber gar nicht schlecht. Also immer wenn ich in Italien bin und so in so einem Ort stehe, denke ich, ist geil, oder? Die können Plätze bauen. Wir können zum Beispiel keine Plätze. Also die Deutschen können keine Plätze. Also einfach Dorfplatz. So, das kriegen wir aus irgendeinem Grund nicht hin. Ja, also den Alex, also wie das, das ist kein brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Also Alexanderplatz geht nur, nee, also das ist nur, also geht das gar ist, nicht. Oder? Das Ding, das merke ja sogar ich, dass das völlig aus dem Rahmen kippt und völlig aus den Proportionen und sowas. Also echt schade. Ja. Eigentlich schon. Was hast du in England gemacht? Du sagst, du hättest da Schulen gebaut? Da habe ich einfach nur gearbeitet. Also das war vor 3 Jahren oder so. Ja. Das ist schon lange her. 2000. Ja, wir werden alle nicht jünger, ne? Mhm. 2007 bin ich hin und war dort bis 2009 und bin einfach zum Arbeiten, weil das war so eine Zeit, da war in England noch richtig viel los. Konntest du auch noch ein bisschen Geld mit Architektur verdienen, was jetzt auch nicht mehr so der Fall ist. Aber es war echt okay. Also da hattest du, konntest du dir den Job mehr oder weniger aussuchen, dir das Büro aussuchen, gucken, was machen die denn für Sachen? Ach, will ich da arbeiten? Ja, okay. Super easy mit Bewerbungen, schickst was hin, wirst eingeladen, bist eingestellt. So. Ich dachte, das war gerade so eine Zeit in Deutschland, da ging gar nichts. Ja, da war wirklich. Was sagst du, 97? 2007. 2007, Ja. Also vor kurzem eigentlich. Ja, es ist noch nicht so lange her, dass es bei uns wieder irgendwie zwar für Geringverdiener auf einem sehr, sehr ekligen Niveau, aber insgesamt irgendwie wieder brummt bei uns im Land. Ne? Es ist, echt erst ein paar Jahre. Ja. Also jetzt ist es, glaube ich, auch wenn ich jetzt mal irgendwie in die Stellenanzeigen gucke oder so, also jetzt für Architekten, das war früher, da gab es dann immer so mal so 2, 3 Sachen im Monat. Ja. Und jetzt ist schon täglich irgendwas drin. Also deutschlandweit jetzt natürlich. Ja. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall besser. Vor allem, wenn man ein bisschen Arbeitserfahrung hat und jetzt, wenn man frisch von der Uni kommt, ist es wahrscheinlich auch schwieriger. Aber wenn du ein paar Jahre Arbeitserfahrung mitbringst, dann findest du schon was, wenn du willst. Ja. Wollen halt in Berlin viele nicht. Geht halt auch irgendwie anders. Ja, faszinierend, oder? Ist es ist das auch in Architekturkreisen so oder in Architektenkreisen, dass die sagen, nee, komm, ach, was soll das? Ich habe überhaupt keinen Bock, mir den Arsch aufzureißen, weil in Berlin kann man ja für 250 Euro wohnen. Na, nicht so bewusst. Also vielleicht ergibt sich das dann eigentlich ganz praktisch, wenn man mir sagen kann, ach, ich habe als Architekt, ich habe halt nichts gefunden. Ja? Und dass du dann dich einfach nicht genug bemühst und dir denkst, naja, ich bin Architekt, tut mir leid, ich versuche es ja, ich finde nichts. Ja, also, ich kenne jetzt keinen Architekten, der konkret was sucht und nichts findet. Oder auch vielleicht eine Freundin. Aber sonst haben eigentlich alle irgendeinen Job. den sie machen. Was würdest du gerne mal bauen, wenn du die Wahl hättest? Also du hast jetzt die Wahl. Ich hab echt Kohle und also Geld spielt keine Rolle. Wie damals Corbusier, Geld spielt keine Rolle. Bauen Sie mal ein Hochhaus in Marseille. Ich glaube, ich würde gerne Wohnbau machen. Das reizt mich am ehesten. Jetzt glaubt der Chat, ich hätte Kohle. Nein, ich habe keine Kohle. Holgi hat Kohle? Wir sprechen dann nachher nochmal, ja? Genau, wir sprechen dann nachher nochmal. Ich beteilige dich an den horrenden Flatter-Einnahmen, die ich hier habe. Ja, ich glaube, Wohnbau würde ich am liebsten machen im Moment, weil es irgendwie so nah am Menschen ist. Nee, aber es ist letztendlich nichts, nichts so Abstraktes. Jetzt wäre es ein Bürobau ist so ein bisschen... Ja. Da gibt's eigentlich fürs Büro gibt es eigentlich keinen richtigen Anwendungsfall, ne? Sondern einfach ja, Schreibtisch rein, Menschen sitzen. Ja, und es ist dann wieder so eingeschränkt, dann brauchen sie das und wollen aber das nicht. Und Wohnbau, da kann man, glaube ich, eher noch kreativ sein. Und wenn man dann den Bauherrn überzeugen kann, dass die Idee, die man hat, dass die richtig gut ist und dass man das machen sollte, dann kann da echt, glaube ich, was Gutes bei rauskommen. So. Gibt es irgendeine Architekturschule, der du anhängst? Da gibt es ja auch so verschiedene. Also ich komme da jetzt drauf, weil ich Corbusier sage, ich habe mal im Corbusier-Haus gewohnt und habe mich darum dann irgendwie in Corbusier eingelesen und völlig faszinierend, was der für Ideen hatte, insbesondere diese Unité d'habitation zu bauen. Gibt es da irgendwie was, wem du anhängst? Kann ich eigentlich nichts behaupten. Nee. Also es gibt einige Architekten, die ich interessant finde, die ich mag. Zum Beispiel Peter Eisenman. Was hat er gebaut? Der hat zum Beispiel in Berlin dieses Monument für die, die oh Gott. Das Stehlenfeld. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Das Monument, das ist Holocaust-Mahnmal, verdammt nochmal. Ja, ja, so war's. Ich war auch gerade die ganze Zeit bei Vertreibung, aber das war es nicht. Ja, das finde ich ziemlich geil. Ist das ein Eisenmann-Stil? Also weil das ja sehr schlicht ist, sehr schlicht und trotzdem unfassbare Wirkung hat. Der ist glaube ich, schon auch eher dekonstruktivistisch so ein bisschen. Mhm. So ein paar abgefahrene Sachen. Aber ja, die Idee ist ja schon auch nicht 0815, ja. Also er hätte ja auch einfach irgendwie einen kleinen Turm hinstellen können oder so oder irgendwas, was ja, so eher also, das, was weiß ich, Auschwitz nachbauen in klein oder was man alles so machen kann. Ne? Ja, ja genau. Aber etwas zu machen, wo wirklich die Leute auch drauf rumlaufen, in die Ecken pissen und so, das ist ja schon, also ja, das ist gut. Ich finde das auch absolut faszinierend. Ist das denn eigentlich, ich weiß gar nicht, kommen da Ordner, wenn man oben drauf rumsitzt und ein Brötchen isst und sowas? Oder, ich glaube nicht. Ja. Also ich glaube, also jedes Mal, wenn ich da war, sind immer irgendwelche Leute drum rumgesprungen. Oder wenn du da morgens um 5 vorbeiläufst, steht immer irgendwo jemand und pinkelt an so einen Stein. Also, aber, ja, finde ich aber super, weil das ist nämlich, das ist eben die Banalität des Bösen. Einfach. Ja. Also das und ich finde, das erzählt das sehr, sehr gut, weil irgendwie berührt es halt jeden. Klar, wenn du da hinpinkelst oder oben drauf rumläufst. Ja. Ja. Und es ist auch wirklich genial, also wenn du da durchläufst, das ist wirklich, wenn die dann immer höher werden, immer größer und du erkennst eigentlich so eine Symmetrie und so eine Perfektion in diesem Ding. Ja, du schaust nach links, nach rechts und alles ist gerade, alles sieht super aus und denkst so, es ist doch perfekt so oder nicht? Und wenn du es von außen aber betrachtest, ja, also wie auch den Nationalsozialismus, wenn du ein Stück zurückgehst und drauf guckst, dann siehst du das Chaos. Du siehst, die Dinger sind alle nicht gleich hoch, die sind überhaupt nicht irgendwie in einer Reihe und so. Es ist genial. Ich finde das richtig. Warum bist du nicht in London geblieben? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen eigentlich? Weil ich habe irgendwann mal gesagt, da war ich, wie alt war ich da? Ich glaube 28 oder so. Nee, gar nicht, war 25, glaube ich, gerade mal. Da habe ich gesagt, mit 35 will ich in London leben. Echt? Ja, weil ich London total faszinierend finde. Also es ist immer noch die Stadt irgendwie, an der mein Herz hängt. Ich habe es dann aber nie geschafft, nach London zu kommen. Also da ist dann das Radio dazu. Hast du dort länger gelebt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin rein touristisch da unterwegs gewesen. Ja, also ich sag mal so, jetzt nach einigen Jahren Deutschland wieder, wenn ich so zurückblicke, dann würde ich behaupten, das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Und das, ich möchte es nicht missen, es war schön. Aber in der Zeit, in der ich tatsächlich dort war, gab es wahnsinnig viele Sachen, die mich gestört haben. Am Anfang war es noch cool, so das erste halbe Jahr. Und dann nach und nach fängt diese Stadt, die ist so stressig. Und ja, du hast. Das und merkst du als Tourist ja schon, dass, ja, dass man ja, manchmal, dass manchmal musst du dich einfach an den Rand stellen und die Hektik an dir vorbeiziehen lassen, weil du es nicht mehr auf die Reihe kriegst, damit zu schwimmen. Ja, ja. Und wenn du dort lebst, ja, dann hast du ständig einfach nur, du musst dich ständig um so Sachen kümmern und denkst dir so, ey, seid ihr eigentlich irre? Ihr wart mal irgendwie eine Kolonialmacht. Ihr wart, die haben zum Teil in Badezimmer, also abgesehen, dass es gibt im Badezimmer ja keinen Strom, also keine Steckdose. Ja? Du kannst dir nicht im Bad die Haare föhnen. Es gibt nur so ein Mini-Ding für Rasierer, dass man sich rasieren kann. Ja. Aber du kannst dir nicht die Haare föhnen im Bad. Dann haben sie in ganz vielen Bädern noch Teppich. Ja? Mhm. Und dann, und ich hab in so einem Haus gelebt, zwei Wasserhähne. Und zwar einmal kaltes Wasser, einmal warmes Wasser. Ich hab noch zu meiner Mitbewohnerin gesagt, sag mal, entschuldige mal, wie entweder ich verbrenne mir die Hand oder Moment, ich... also nicht ein Wasserhahn mit zwei Drehdingern dran, so, sondern nein, zwei Wasserhähne. Okay. Zwei Wasserhähne, einmal kalt. Und dann füllen die das ins Waschbecken, ja, und waschen sich dann da raus. Also die mischen das im Waschbecken und das glaubst du nicht. Also es sind so Sachen... Aber das ist doch dann nicht überall so, oder? Sag bitte, dass das nicht überall so ist. In den neuen Wohnungen ist es sicher nicht so, aber die haben ja ganz viele so alte, weißt du, wenn du in bestimmten Stadtteilen bist, da gibt es ja diese ganzen alten Häuschen, die wirklich eins aussehen wie das andere. Ja? Und in denen ist es schon noch so. Auf jeden Fall. Die haben ja auch keine Türklingel an diesen Häusern. Da hast du ja nur diesen Klopfer. So. da fasst du dir an den Kopf, wirklich Sachen. Oder dann die medizinische Versorgung ist echt hart. Also wenn du Deutschland gewöhnt bist, ich sage, vielleicht ist es in anderen europäischen Ländern auch nicht viel besser, aber wenn du deutschen Standard gewöhnt bist, und wir beschweren uns ja schon, ja, dann denkst du dort, echt, das darf nicht wahr sein. Die Lebenserwartung ist dort auch ein paar Jahre niedriger als in Deutschland, das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Also so das Sachen. Das wusste ich auch nicht. Ja, das ist schon krass. Und dann vertragen die ja auch keinen Alkohol. Ja? Das ist ja auch so eine Sache. Am Anfang dachte ich noch so, ja gut, hast einen Tag erlebt, an dem irgendwie viele betrunken sind. Aber dann habe ich gemerkt, hey, das ist halt immer so. Die übergeben sich auch andauernd. Also ich war mal irgendwie... Das ist ja eklig. Ja, dann hast du so einen Feiertag, ja, dann scheint mal die Sonne, der nächste Punkt, es regnet dort ja echt ständig. Also das hast du ja sicher auch gemerkt, wenn du da ein paar Mal... Ich hatte bisher immer unglaubliches Glück mit dem Wetter, also wirklich unglaubliches Glück. Ja, dann immer Glück haben. Aber, ja, ja, aber so richtig, ich hab da noch nie... Warte mal, lass mich mal... Nee, so richtig schlechtes Wetter, einmal hat es geregnet, aber das so ganz normal halt einen halben Tag. Ja, sonst immer schön Sonnenschein, Schäfchenwolken. Ja, Touristenglück. Touristen. Genau. Aber dann scheint mal die Sonne, Feiertag, dann rennen sie alle in ihren Hyde Park oder in irgendeinen anderen Park, von denen es tatsächlich viele gibt. Also das muss man sagen, die sind schon echt schön. Und dann spielen die da halt irgendwie Fußball oder irgendwas, trinken daneben her Bier. Und ich laufe so einfach im Park entlang, dann rennt einer auf den Mülleimer zu und übergibt sich in den Mülleimer. Ja, immerhin hat er Anstand. Ich dachte so, ey, das ist doch wirklich, das ist so typisch, ja. Du kannst dich auch in keine, das ist auch so ein Punkt, du kannst dort einfach nicht gut ausgehen, finde ich. Ja? Also wenn du Berliner Nachtleben gewohnt bist und du kannst hier ja alles machen, ja, und du kannst hier auch alles zu jeder Tages- und Nachtzeit machen, dann bist du dort wahnsinnig eingeschränkt. Du hast halt die Pubs und die Bars, die sind schon um 7, 8 Uhr voll, weil die halt auch zwischen 11 und 1 schließen. Mhm. So. Was ich ja gar nicht so schlecht finde, weil dann hat man wenigstens vom anderen Tag noch ein bisschen was. Ja. Mir geht hier immer so auf den Keks, dass das, sobald du mal ausgehen willst, treffen sich alle auf einmal erst um 11. Ja, um 11 Pennig. Ja, ich bin alt. Nee, so gesehen ist es gut, nur die haben dann halt irgendwie dieses, oh scheiße, gleich ist zu, ich muss jetzt noch schnell trinken und sind dann so unglaublich anstrengend zur späteren Stunde, das ist echt, es war echt manchmal echt anstrengend, so wenn du so einen lallenden, Cockney sprechenden Engländer in der Backe hängen hast, der dich jetzt unbedingt noch abschleppen will, weil es ist 5:11 und so. Und das war auch so ein Ding dort. Aber sonst war es dort, also arbeiten war dort echt toll. Das ist, finde ich, viel, viel besser als in Deutschland. Die sind einfach viel freundlicher zueinander auch. Freundlicher so. Oder höflicher? Also mögen die sich wirklich oder letztendlich ist es doch scheißegal, oder? Also stimmt. Wenn du einen Kollegen hast, ob du den magst oder nicht, wenn der höflich ist, ja, reicht stimmt. Das. Höflichkeit ist immer, ja, stimmt schon. Ja, das reicht ja dann. Also es sind jetzt keine besten Freunde, ja, gewesen, aber es war immer angenehm. Also du kriegst dann nicht, hier, wenn du hier irgendwie was irgendwie vergessen hast zu zeichnen, dann kommt am nächsten Tag dein Chef rein und knallt dir das um die Ohren und sagt, wie kann man das vergessen? Und dort war dann halt, oh ja, if you don't mind, könntest du dann bitte nächstes Mal darauf achten? Es wäre wirklich wunderbar, wenn wir das vielleicht nächstes Mal nicht vergessen. Also so. Und es ist einfach angenehmer. Du hast dann einfach auch mehr Lust. Das ja, natürlich. Das ist genauso. Ist ja auch wenn du einfach jemandem mit einem Lächeln gegenübertrittst, dann funktioniert das ja auch direkt viel besser, dass das miteinander irgendwie. Ja. Aus dem Chat fiel gerade raus, dass Deutschland und Großbritannien witzigerweise exakt dieselbe Lebenserwartung haben. Ich habe irgendwo gelesen, dass es 3 Jahre weniger sind. Also die Wikipedia sagt im Durchschnitt über die gesamte Bevölkerung 79,4 Jahre. Okay. Die Frauen 1 Monat Unterschied und die Männer 3 Monate Unterschied. Nee, andersrum. Weniger oder mehr? Warte mal, jetzt muss ich gerade eine Zeile. Warte mal. So, in Deutschland werden die Frauen 3 Monate. Nee, warte mal. Ach was, warte mal. In England werden die Frauen sogar ein bisschen älter als die Männer. Ach nö. Als in Deutschland. Und in Deutschland werden die Männer älter als in England. Ja, Mist. Naja, dann war das wohl veraltet. Vielleicht haben die sich jetzt mittlerweile. Wobei man da jetzt auch nochmal richtig Spaß haben kann, Theorien aufzustellen, woher das kommt, dass in Deutschland die Frauen früher sterben und in England die Männer. Ja, das frage ich mich auch. Fällt einem auch nichts ein, ne? Nee. Vielleicht werden sie überfahren, weil sie in die falsche Richtung gucken. Du sagtest vorhin, einen noch. Wenn du einen Holocaust-Mahnmal hättest bauen sollen. Ja. Was hättest du gebaut? Boah, keine Ahnung. Da hätte ich erstmal wahrscheinlich 2 Monate kreativ schwarzes Loch, glaube ich, bevor. Das ist schwierig, kann man nicht sagen. Es hängt ja auch wieder davon ab, es ist jetzt wieder so eine schöne Architektenantwort, wie das aus, wo es ist. Ja, ist es mitten in der Stadt oder ist es auf dem freien Land und was steht drumherum und ja, all diese Sachen. Ja, ist es die Hauptstadt Deutschlands oder ist es halt irgendein Kaff oder so, all solche Sachen. Kann ich dir nicht sagen. Jetzt bist du in Europa ein bisschen rumgekommen. Ich hab witzigerweise, also ich habe 3-mal versucht, Radiosendungen zum Thema Europa zu machen, also auch so Talksendungen. Und das waren die 3 schlechtesten Sendungen, die ich je gemacht habe. Oh Gott. Was jetzt die Hörerbeteiligung angeht. Also es hat keine Sau angerufen. Okay. Und keiner wollte was dazu sagen. Also es haben noch nicht mal Menschen angerufen, um zu erzählen, warum sie mit Europa nichts anfangen können. Was läuft da falsch? Vielleicht ist es so, ist es der Ansatz, ich weiß nicht, was es für Radiosendungen waren, aber wenn das so eher sowas war wie jetzt, ja so dass, eher sowas wie jetzt, dann haben die Leute vielleicht auch Angst, so, oh Gott, wenn das jetzt so politisch wird, ich habe doch keine Ahnung und dann hast du so Halbwissen und musst irgendwas erzählen oder kennst dich nicht so wirklich gut aus. Und obwohl, nee, das kennen die von mir. Also das ist, ich habe ja auch allenfalls Halbwissen und erzähle so vor mich hin. Ja. Also, weiß es nicht, vielleicht ist auch dieser europäische Gedanken bei den jungen Menschen noch nicht so wirklich angekommen. Das kann halt echt auch sein. Das merkst du ja auch am Europäischen Parlament, wenn da Wahlen sind. Ich muss zugeben, ich habe da auch noch nicht gewählt. Ja? Und es sind eigentlich sind es die Leute, die uns regieren. Weil daher kommen die ganzen Gesetze irgendwie, wie groß eine Banane sein muss oder ein Apfel oder so. Ja? Mhm. Und diese ganzen Geschichten. Aber wir interessieren uns dafür nicht wirklich. Und das ist, ich weiß es nicht, vielleicht sind wir noch nicht alt genug. Kann auch sein. Ich weiß nicht, also ich bin halt an der Grenze aufgewachsen, also 80 Kilometer, ach, noch nicht mal 60 Kilometer von der holländischen Grenze entfernt. Oh, wie das praktisch. Heißt, eben, das heißt, das war dann irgendwie, also ne, Europa war eben direkt um die Ecke. So. Aber, ach ja. Stimmt, ja genau. Auch da, ja. Ja, also es war natürlich, also bei uns war es immer irgendwie ein bisschen Thema in der Familie, weil... Auch schön, entschuldige, Philotü schon wieder im Chat schreibt, mir ist der europäische Gedanke eher so selbstverständlich, dass ich das nicht extra thematisieren brauche. Ja, genau, vielleicht auch so. Vielleicht ist das Ding, kann natürlich auch sein. Ja. Wobei, dann würden mehr Leute zu Europawahlen gehen, oder? Und sich mehr Leute darüber aufregen, dass Silvana Koch-Merin und Yorgos Chatzimarkakis immer noch im Parlament sitzen. Echt? Das scheint ja, die sitzen ja immer noch im Parlament, ja. Schweine, die haben so Kohle wenig, dafür. Die haben so wenig Anstand, dass die noch nicht mal einfach, ja. Aber regt sich halt keiner drüber auf, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich der griechische Einfluss, den die da bekommen haben. So, das heißt, komm, bleib sitzen, Mann, den hast du da oh, stimmt. Schatzi Markakis hat seinen griechischen Einfluss auch gelten können. Also, oh, oh Gott, oh Gott. Ja. Haben wir noch Themen? Haben wir noch, ja, ich weiß nicht. Bist du denn schon rumgekommen? Nicht wirklich. Also ich bin in Köln geboren, dann nach Berlin gezogen und habe zwischenzeitlich 4 Jahre in Frankfurt am Main gearbeitet. Aber ich bin nicht rumgekommen. Also nicht für längere Zeit. Nicht für längere Zeit. Nee, überhaupt nicht. Also ich kann ja auch nichts, was man unabhängig von der deutschen Sprache tun könnte. Das stimmt auch nicht ganz. Also früher, als ich gesagt habe, ich will mit spätestens 35 in London leben, da wäre das tatsächlich gegangen. Da hatte ich Know-how im Soap produzieren, also Daily Soap produzieren. Ah ja. Und das gab es in Großbritannien damals noch nicht. Also da waren wir ein paar Jahre tatsächlich den Briten noch voraus. Geil. Die haben zwar Weekly Soap haben die erfunden, Coronation Street ist ja die erste Soap der Welt, glaube ich, gewesen. Das haben sie erfunden, aber mit Daily Soap, insbesondere den Workflows in der Daily Soap, hatten die keine Ahnung. Und da waren wir in Deutschland ein bisschen weiter voraus und ich hatte auch so Kontakte dann nach Großbritannien und das hätte auch klappen können, dass ich da irgendwie so reinrutsche, dann so Production Management irgendwie mache. Und, das stelle ich mir aber auch echt gut vor. Ich glaube, wenn man so einen Job in London hat, dann hast du da auch echt nochmal ein viel spannenderes Leben, weil du dich in ganz anderen Kreisen bewegst. Ja, so dieses Medienpack. Ja. Das sind immer so die... Da ist am meisten los eigentlich. Ja. Und dann ist bei mir eben das Radio dazwischen gekommen. Ich mache seit 12 Jahren Radio, fast 13 Jahren sogar. Und das ist eben einfach mal, also dann will man dann auch nicht mehr nach England. Also wenn man Radio machen, also Radio ist einfach geil. Also das ist, ja, das und dadurch, also Film kann ich jetzt sowieso nicht mehr. Neulich habe ich mich mal so ein bisschen rumrecherchiert, wie die Kollegen heutzutage arbeiten. Ich meine, wir haben damals nicht mit Software unsere Planung gemacht, sondern mit Papier und Bleistift. Wir haben so riesengroße Pläne aufgemalt, so Drehpläne gemalt und so. Das machen die heute alles mit Datenbanken und so, womit ich nicht umgehen kann. Das heißt, ich kann mittlerweile sowieso nur noch irgendwo arbeiten oder irgendwas machen, wo Deutsch gesprochen wird. Weil, ja. Ne, oder Deutschlehrer in irgendeiner deutschen Schule irgendwo. In Bangkok, ja. Ja. Das ist immer die Fallback-Lösung. So, im Zweifelsfall werde ich halt Deutschlehrer in Bangkok. Ja. Ja, Mensch. So, dann stelle ich jetzt einfach mal noch den Michel dazu. Okay. Der wahrscheinlich jetzt gleich auch sagen wird, ich heiße Michel. Warte mal, da muss ich jetzt auch noch mal gucken, wie das hier geht. Mac. So geht das. Ne? Hinzufügen. Mal gucken, ob das klappt. Mensch, Michel. Hallöchen. Du heißt Michel, oder? Richtig. Entschuldigung. Hallo Michel, das ist Elektra. Heute nur ausgefallene Namen. Hallo Michel. Hallo Elektra. Möchtest du mit Elektra noch was plaudern? Nö, also... Ach, komm. Also... Geh mal ein Stück von deinem Mikro weg, Michel. Ja... Wir haben bei uns auf der Baustelle auf Arbeit Architekten und die genießen nicht so einen guten Ruf. Siehste, ich bin da ganz anders, sage ich dir. Als was gelten die Architekten denn bei euch auf der Baustelle? Unter anderem auch zur Bauleitung. Und, ich meine, also, was für einen Ruf haben die? Also, sie haben es nicht so richtig im Griff, irgendwie so, ja... Sie machen ihr Ding und nicht das, was der Chef gerne will, der größere Bauleiter sozusagen. Oh Gott, ja. Du lachst, das ist normal, also für Architekten, dass die machen, was sie wollen und nicht, was der Bauherr will? Er hat gerade, glaube ich, gesagt Bauleiter. Ach so. Das Problem ist, dass... Ich glaube, viele Architekten, auch wenn sie es nicht zugeben, nicht wirklich, es sei denn, sie sind wirklich erfahren und haben Jahre Arbeitserfahrung, dass sie nicht wissen, was auf der Baustelle tatsächlich passiert. Und da kann der Einzelne, der Handwerker, der Schlosser, der Trockenbauer, weiß da oft viel, viel mehr, weil er einfach ständig damit konfrontiert wird und die Sachen baut. Und oft sind Architekten so arrogant, dass sie dann sagen so, ja, was, wie, der Trockenbauer soll mir jetzt sagen, wie das hier aussieht? Hier, ich habe einen Plan, so soll das gemacht werden, mach mal hier, wieso ist da keine Schattenfuge drin? So. Und das ist das Problem, dass sie sich einfach nicht dazu herablassen möchten, einfach auch mal den Fachmann daran zu lassen. Und man kann ja dann trotzdem auch normal reden und sagen, hey, shit, pass mal auf, da muss auf jeden Fall noch eine Fuge rein, wie kriegen wir denn das hin? Ja, dann setzt sich der Trockenbauer auch hin und diskutiert es mit dir durch und findet eine Lösung. Aber wenn man dann halt so einen auf dicke Hose und hier, oh, ich bin jetzt hier, hab meinen Helm auf und ja. So, das der große Zampano und seine Erfüllungsgehilfen dann irgendwie. Ja, das ist dann eh scheiße. Mhm. Also ich vermute mal, das hast du so ein bisschen gemeint, oder? Ja, also sie haben auch manchmal so Entscheidungen, die dann so schnell und spontan kommen, wo wir dann auch mal denken so, also eine Woche Vorlauf wäre irgendwie ganz schön, ne? Ja, genau. Wobei das ja immer so ist, Woche Vorlauf wäre ja immer ganz schön. So, ja, natürlich. So, Elektra. Okay. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke auch. Würde mich freuen, nochmal von dir zu hören. Gerne. Und bis zum nächsten Mal dann. Okay, ja. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Und hallo Michelle. Hi. Was arbeitest du auf der Baustelle? Ich habe selber nichts mit der Baustelle zu tun. Die bauen bei uns gerade da um. Und ich selber arbeite bei einer Hausmeister- und Reinigungsfirma. Aha. Und weswegen rufst du an? Ich hatte ja in Einbeinigen reingeschrieben. Ich will unter anderem ein bisschen ich hatte in YouTube den schreiben. Ich hatte in den Einbeinigen geschrieben, das gefällt mir. Ja. Und wollte ja so, wie das ursprüngliche Konzept war, so über Nachrichten, die so am Tag über so kamen, reden und. Ach so, News Talk, ja. Die Idee dieser Sendung war ja mal, News Talk zu machen, zu sagen, so, was ist denn eigentlich die ganze Woche passiert an aktuellem und gesellschaftlich oder politisch relevantem? Lass uns mal drüber reden. Und davon sind wir ja irgendwie abgerutscht. Ja, dann fängst du jetzt halt damit an. Ja, sehr schön fand ich, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Akte deckt auf, alle iPads kaputt. Ja, ja, das war. Da fragst du dich doch wirklich. Da, muss man vielleicht erklären. Also, Akte ist ja dieses investigativ-journalistische Format bei Sat.1. Genau. Sat.1, ne? Und die haben ein iPad genommen und wollten die Webseite von Bild.de ansurfen. Und offensichtlich haben die ihren Server so eingestellt, dass wenn du mit dem iPad dahin kommst, also mit dem Safari-Browser dahin browst, dass dir dann die Webseite sagt, nee, das geht nicht, du kannst dir die Webseite nicht lesen, aber du kannst gerne für, ich glaube, 12 Euro die Bild-App runterladen und dann kannst du ja Bild-Zeitung lesen. Richtig. Und dann sind die hingegangen, das ist wirklich das Absurdeste, was ich je gehört habe, dann sind die hingegangen, haben das iPad umtauschen wollen mit der Begründung, man kann damit Bild.de nicht lesen. Und eigentlich ist es, was noch viel dämlicher ist, als diesen Stunt mit dem Umtauschen machen zu wollen, weil das ist ja nicht das iPad kaputt. Warum will man das iPad umtauschen? Das ist ja der Server, der das nicht will. Aber ja. dass die in dem Laden nicht gesagt haben, sag mal, macht, dass ihr vom Hof kommt, sonst setzt's was. Denn die wissen das wahrscheinlich selber nicht besser. Kann natürlich sein. Aber ich dachte, das wären diese Apple-Typen, die wären doch alle so. Bei South Park tun sie immer, da heißt es immer, dass das die, wie heißen die das, diese so gottgleich. Ich weiß nicht, also es. Auf den Bildern gucke hier, sieht das nicht nach einem direkten Apple Store aus, sondern nach einem Reseller oder so. Also, ich habe es auch nicht im Original gesehen, ich habe es ja nur hinterher gelesen. Ja, ich auch. Ja. Man muss sich mal an den Kopf fassen, dass die Leute wegen so einer Sache ihr iPad wieder zurückgeben, ne? Ja. Das sind dieselben so wie, oh, ich kaufe mir kein iPad, weil ich kann kein Farmville drauf spielen. Da fehlen einem halt, genau, da fehlen einem auch dann irgendwann die Worte, ich habe das ja total oft, dass mir die Worte fehlen, also Adjektive fehlen, um zu beschreiben, wie beknackt ich irgendwelche Dinge finde. Ja, super. Fand ich sehr schön, ja. Fasst man sich wirklich am Kopf und fragt sich so, was geht bei den Leuten im Kopf vor? Okay. Naja, Das Schlimme, lustig, ist ja auch nur auf dem iPad und auf dem iPhone geht es ja nun zum Beispiel. Auf dem iPhone geht es wieder. Und wie ist es mit, ja, mit diesen anderen Tablets? Also nicht, dass sie eine Rolle spielen würden, aber... Nee, das ist nur auf diesen sogenannten User Agent gestellt vom iPad Safari Browser. Ah, ja. Und wenn du dir jetzt eine andere iPad-App lädst, die auch irgendwie eine Browser-Funktion hat und da ist ein User Agent drin, dann kannst du umstellen, ja, der Browser gibt sich jetzt als Safari auf dem Mac aus oder... irgendwas anderes, dann geht das. Was ich bei solchen Geschichten ja immer das Schlimmste finde, ist, das ist jetzt so ein Fall, da kennen wir uns aus. Ne? Wir können nachvollziehen, dass da richtig mieser, schlechter Journalismus gemacht wurde. Wahrscheinlich sogar Kampagnenjournalismus. Ich finde, das riecht sehr danach, dass... Ein und derselbe Verein. Ach was, das ist Sat.1? Ach stimmt, das ist Springer, ne? ProSiebenSat.1 gehört Springer. Ah, daher, ja, dann war es eine Kampagne. Dann ist das sehr gute Eigenwerbung. Das ist ja vor allen Dingen Kampagne gegen iPad, ne? Also Kampagne, also Werbung für die App natürlich und eine Kampagne gegen frei zugängliche Sachen von so einem Device aus. Und ich finde immer, das geht mir sehr oft so. Ich finde immer, wenn ich mich mit einem Thema ein bisschen auskenne und sehe, wie da willentlich falsch drüber berichtet wird, dann muss ich doch zwangsläufig davon ausgehen, dass alle anderen Berichte, bei denen ich keine Ahnung von der Sache habe, auch falsch sind. Das heißt, so ein Bericht bei Akte, also wenn ich diese Sendung gucken würde, würde dieser eine Bericht, der reicht mir aus, um zu sagen, okay, die gesamte Sendung ist unseriös. Ja. Und das finde ich echt problematisch. Und das ist so ein Problem, was ich mit dem Journalismus insgesamt habe. Da wird also, immer wenn ich von irgendwas Ahnung habe, fällt mir auf, wie schlampig berichtet wird. Also und das noch nicht mal verkürzt oder so. Ich war letzte Woche war ich bei Inforadio zu Gast und habe ein bisschen was über diese pseudo-islamfeindlichen, also eigentlich diese ausländerfeindlichen Webseiten erzählt und was das für Dinger sind. Und da hast du 3,5 Minuten Zeit oder 4 Minuten Zeit, das zu erzählen. Und dann streichst du zusammen und reduzierst und spitzt zu und sowas. Aber ich habe wenigstens nichts absolut Falsches erzählt. Und es passiert halt so oft, dass man Berichte sieht oder liest oder hört, wo man einfach merkt, nee, das war falsch. Und wie berichtet ihr dann über Dinge, von denen ich nichts verstehe? Dann ist das ja wahrscheinlich auch alles falsch. Ja. Ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Ja, und bei den meisten ist es ja so, ja, der Onkel im Fernsehen, der wird schon wissen, was er erzählt und das wird schon stimmen. Ja, das sowieso. Saxonis schreibt gerade auf Twitter, ProSiebenSat.1 gehört nicht zu Axel Springer. Die wollten das mal kaufen, durften es aber nicht wegen Kartellamt. Okay. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Nummer müssen wir jetzt noch irgendwie retten. Ja, aber die stecken ja sowieso alle unter einer Decke. Kennst du alle. Trotzdem, also ich finde nach wie vor riecht das nach einer Kampagne. Also davon mal ganz abgesehen. Allerdings ist es schwieriger zu konstruieren, dass es eine sein muss. Das nicht vollständig funktionierende Gerät. Was kann denn das Gerät dafür, wenn... das ist furchtbar. Ja, da möchte man dann auch... Also wie geht man mit so Nachrichtensendungen um? Ne? Also sieht man die dann nur noch als Unterhaltung, als Satire an? Aber, ja, irgendwie, also... Führt halt auch zu nichts, ne? Ja, bis jetzt, also ich hab's, glaube ich, einmal oder so geguckt und bis jetzt hatte die Sendung auch eher so ein Bild, so, ja, kann man gucken, ist irgendwie halbwegs glaubwürdig, aber jetzt, mal so schlecht recherchiert. Und es wurde ja nicht mal gesagt, dass das, dieses Blockieren von Bild.de kommt. Und nicht von Apple. Ja, natürlich nicht. Die Frage ist, ob die es überhaupt wussten. Also kann ja auch durchaus sein, dass die Autoren dieses Films, also die Redakteure da, einfach so inkompetent sind, dass sie das noch nicht mal begriffen haben, was sie da tun. Ist ja durchaus möglich, dass irgendwie der Chef gekommen ist und gesagt, hier, guck mal, da machen wir mal was drüber. Und anstatt zu sagen, so, hör mal, Chef, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, haben die ihm gesagt, ja, Chef, machen wir. Ja. Kann ja durchaus passieren. Ja, jetzt haben die Apple-Gegner wieder was zum Ranten. Meinst du, das tun sie? Nö. Boah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gibt welche, die hängen sich dran auf. Es gibt welche, die lachen drüber. Ja, jetzt haben wir uns darüber amüsiert. Worüber amüsieren wir uns jetzt? Ja, YouTube, Du bist ja wahrscheinlich eher so der, mehr so der Gucker, ne? Ja, wenn überhaupt, dann bin ich mehr so der Gucker, ja. Ja. Ich bin durch, wie bin ich denn bei YouTube aktiv geworden? Ach ja, ich bin zu einer Flashmob-Gruppe in Berlin gekommen und habe mir eine Kamera gekauft, die halt auch gut filmen konnte. Und habe halt dann fortlaufend bei Flashmobs gefilmt und habe das dann halt bei YouTube auch hochgeladen und hatte dann die erste negative Begegnung mit YouTube, als ich dann, als sie mir dann die Audiospur gesperrt haben, weil ich, was war denn das, ein Soundtrack aus einem Film verwendet hatte. Und dann kann man das, dann stimmt, dann kann man das Video sehen und der Ton läuft nicht, ne? Ach, völlig, Richtig. völlig bescheuert, anstatt es ganz zu löschen, damit es wenigstens, ja. Ja. Wie kommt man, du sagst, du bist zu einer Flashmob-Gruppe dazugekommen. Das finde ich jetzt nochmal interessant. Wie kommt man zu einer Flashmob-Gruppe dazu? Ich habe einfach danach gesucht und Ach, damals. du hast Bock, Flashmob zu machen? Hast Ja, du, genau. Ich habe einfach mal bei Google gesucht, beziehungsweise damals noch bei Schlag mich tot, mein VZ. Und habe dann gefunden Berlin City Mobber und bin dann mal zu einem Flashmob hin und habe mich dann auch mal mit ein paar unterhalten, die da halt zur Stammtruppe gehören sozusagen und ja. Also das meiste läuft jetzt so über Facebook, da wird man auch am ehesten, finde ich. Und jetzt hängst du dran, oder wie? Und machst ständig Flashmobs mit. Das ständig nicht, also je nachdem, wie ich gerade Zeit habe, wie ich auch Lust habe, weil Video schneiden macht ja auch so ein bisschen Arbeit so. Ja, also wie bei dem Berlin City Mobbern distanzieren uns ja von solchen politischen Sachen und alles, was irgendwie so Werbung für irgendwas ist, so. Und hatten bis jetzt, ich glaube, einmal, ja, beim Weihnachtsflashmob letztes Jahr, am 24.07., das wollten wir mal Alexa machen. Moment, am 24.07. Ja. Okay. Uns halt da hinsetzen und Weihnachten spielen. Und Mit Baum? nee, aber mit richtigem Weihnachtsmann. Also der war wirklich wie Weihnachtsmann angezogen. Einige kamen auch in Wintersachen an. Es war zum Glück an dem Tag nicht ganz so warm. Und saß dann halt im Eingangsbereich da, wo der große, sag ich mal, Flur ist da am Alexa und wurden dann nach kurzem rausgeschmissen. Von irgendwie so Sekuritate-Mitarbeitern wahrscheinlich dann wieder. Genau, und Ja. waren auch etwas perplex, weil im Jahr davor war da der Zombie-Flashmob und da wurde getanzt und dort Musik gespielt und ja, wahrscheinlich einfach eine schlechte Schicht erwischt. War der Zombie-Flashmob war auch im Alexa. Genau. Okay. Und ja, und dann sind wir halt rausgegangen, haben uns erst draußen hingesetzt, vorm Alexa, dort waren wir auch nicht erwünscht. Und dann sind wir halt auf diese Mittelinsel da gegangen. Von der Straße und haben da halt weitergemacht. Das ist eigentlich ist das auch ein bisschen bedenklich, ne? Dass es Räume gibt, die öffentlich wirken, aber gar nicht öffentlich sind, sondern von denen du einfach nur, weil du da sitzt und komisch aussiehst, gut, wenn jetzt irgendwie so komisch aussehende Leute bei mir vor der Tür sitzen würden, würde ich die auch wegjagen. Aber das greift ja auch um sich, dass irgendwie so öffentliche Räume privatisiert werden, ne? Also eben Alexa und der Ja, Platz davor, der gehört dann auf einmal auch genau. nicht mehr der Ja. Allgemeinheit, sondern irgendwelchen Privatleuten, ne? Ja, also wenn nochmal auf Arbeit zurückzuschwenken, das ganze Gebäude, das ist, ich weiß nicht, ob du das Heinrich-Heine-Forum kennst. Nicht. Das Das sagt ist mir was, aber ich kann da gerade nichts mit anfangen. U8, beziehungsweise in der Nähe von der Seabase, unter anderem. Ah, ja, klar, da an der direkt am Wasser oben, ne? Genau. Ja, ein Stück noch weiter so. Ja, gegenüber von der chinesischen Botschaft, oder? Ist das da? Ist das das? So schräg gegenüber? Ja, noch ein Stückchen weiter. Okay. Auf jeden Fall, das ganze Grundstück ist eigentlich Privatgelände und eigentlich müsste mein Kollege ihn fragen, ja, wohnst du hier? Wenn nicht, dann mach mal, dass du wegkommst. Ja, machen wir auch nicht. Also. Und ja, wir waren auch etwas verärgert, dass uns der Mensch da nicht haben wollte. Wie viele Flashmobs macht ihr denn dann so pro Jahr, pro Monat? Also im letzten Jahr war es immer pro Monat einer, weil es halt doch immer organisiert war, Vorschläge gesammelt wurden, was kann man machen, was ist realisierbar, was ist überschaubar, während es passiert, was kann man halt machen, wo man währenddessen nicht irgendwie Ärger kriegt oder irgendwie die Polizei ankommt und einen auf die Finger haut. Aber könnt ihr nicht so schnell agieren, dass die Polizei überhaupt keine Chance hat zu reagieren? Das müsst ihr Das doch eigentlich. natürlich, also das kommt drauf an, was man halt macht. So, der Weihnachtsflashmob hat halt irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde oder so gedauert und der typische Flashmob geht aber irgendwie ja viel kürzer. So ein Freeze-Flashmob zum Beispiel 5 Minuten oder noch kürzer. Und in den meisten Fällen ist es auch so, der Treffpunkt vorher ist an einem ganz anderen Ort, wo der Flashmob selbst ist. Warum? Um zum einen, ja, damit halt nicht irgendwer da hinkommen kann und das uns vermiesen kann oder sagen kann, der Polizei so, ja, da wollen wir hier irgendwie eine Demo machen oder so. Einfach Als aus Vorsichtsmaßnahme. was gilt das denn eigentlich, so ein Flashmob? Gilt das als Demonstration aus Sicht der Polizei oder des Ordnungsamtes? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das Problem ist ja, dass du nie sagen kannst, ich will kommen. Weil es kann sein, dass bei Facebook beim Event sind, ich sag mal, 500 Leute angemeldet und es kommen 100 oder weniger. Oder es sind viel weniger angemeldet und es kommen dann doch plötzlich weitaus mehr. Und das ist so das Problem. Und ja, am besten, man macht halt irgendwas, wo man, ja. Nicht in einem Gebäude und weiß ich nicht, irgendwie nicht irgendwas beschädigt oder so oder irgendwelche, ja. Wie ist es mit Behinderung? Also Kreuzung lahmlegen? Ja, sowas zum Beispiel würden wir auch nicht machen. Also Ach da, nee. Aber da würden, also wenn du das morgens machst, wenn alle auf dem Weg zur Arbeit sind, die lieben dich dafür. das wäre. Weil die filmen das dann alle mit ihren Handys und kommen eine halbe Stunde zu spät und sagen, hier, Chef, ey, sorry, aber da waren 150 Bescheuerte auf der Straße und die haben, keine Ahnung, Rosen verteilt oder was auch immer man so macht beim Flashmob. Ich war ja noch nie Ja, dabei. Was macht ihr denn da eigentlich immer so? Ich habe nur mal ein Video gesehen von so ein paar Wahnsinnigen, die vor der Columbia-Halle auf der Straße getanzt haben. Das war cool. was haben wir denn gemacht? Also das letzte war jetzt Welcome Back Flashmob am Flughafen, der auch so eigentlich ein bisschen organisiert war, aber dann im Nachhinein in die Hose ging. Wir wollten halt uns in irgendein Terminal stellen und Leute, die da ankommen, begrüßen. Wildfremde Leute mit Willkommen zurück, Schildern und Luftballon und schön, dass du da bist und so begrüßen. Und es gab zwar auch eine Drehgenehmigung für das Terminal und so, und dann hatten die uns aber irgendein Terminal aufgedrückt, wo einmal am Tag ein Flugzeug kommt oder so. Na toll. Und zu der Zeit war das, glaube ich, auch schon weg oder so. Und ja, haben wir gesagt, gut, dann gehen wir jetzt zur Bushaltestelle und begrüßen die Leute, die da ankommen. Und alle, die da waren, haben da voller Begeisterung mitgemacht und die Leute guckten zwar alle etwas irritiert, die da aus dem Bus ausstiegen, aber es gab dann auch so ein Rentnerpärchen, die haben sich richtig gefreut, dass wir da sowas machen und so. Und, was haben wir denn noch gemacht? Bei dem Black Flash Mob zum Beispiel, muss ich vorstellen, dass da halt plötzlich lauter welche in Schwarz ankommen und dann dieses Lied aus Men in Black aus dem Film danach tanzen. Also tanzen, ist das immer mit Tanzen? Nee. Nee, das nicht immer. Wie reagieren denn die Passanten darauf eigentlich? Also wohlwollend oder? Also Also wir hatten ich das könnte mir halt jetzt. vorstellen, dass so der Berliner sagt, ey, Alter, alle bescheuert. Also die meisten bleiben halt stehen und gucken und wir haben auch mal so ein paar Leute gefragt und die fanden das ganz toll und lustig und halt mal was anderes und ja, also wir hatten bis jetzt keinen, der sich irgendwie beschwert hat oder so. Und, ja. Ja. Machst du noch mehr auf YouTube denn oder sind das dann nur die Filme von den Flashmobs oder hast du da mittlerweile irgendwie festgestellt, dass du da irgendwie Kunst veröffentlichen kannst, durchgehend und das auch so Ideen ist? habe ich, aber mir fehlt Zeit und Geld. Ja, das ist immer das Problem, aber Zeit hat man selten Und Geld, ne? Ja. halt dieses Ding, mit der GEMA beziehungsweise diesem, ja, die, das Lied enthält Content von so und so und das ist in deinem Land nicht verfügbar. Ja, gut, da müsstest du dann halt nochmal Zeit aufwenden und dir GEMA-freie Musik beschaffen, ne? Richtig, das ist das nicht Problem. Oder dann lade ich es halt alternativ auf Vimeo hoch. Mhm. Das nächste Problem ist, dass im Ernstfall kriegst du so einen Strike. Das wird dann in deinem Konto vermerkt, wo dann drinnen steht, in deinem Video wurde Content verwendet von Firma XYZ und das gilt dann als Verwarnung und mit der dritten Verwarnung ist dann dein Konto weg. Inklusive der Sachen, die du bis dahin da hochgeladen hast? Inklusive der Videos und ich glaube, die Einzige, die ihren Kanal wiederbekommen hat, war Cold Mirror. Aha. Und ansonsten... Na gut, Cold Mirror ist aber auch, die ich meine, das ist ein Dickschiff, ne? Also die hat richtig Zuschauer. Richtig. Und mittlerweile steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk hinter der. Also da ist richtig, die ist jetzt zwar nicht mehr Partner auf YouTube, aber die verdient bestimmt auch gut. Partner? Was heißt Partner? Du kannst bei YouTube Partner werden, du kannst dich entweder dafür bewerben oder du wirst halt durch Zufall sagt der YouTube, ja, wir finden deine Videos toll, du hast viele Aufrufe, du bist jetzt Partner und kannst dann Werbung auf deine Videos schalten, entweder daneben oder vor dem Video oder was halt dies, wenn sich das so einblendet. Ha. Und damit verdienst du dann Geld und je nachdem, wie viel Video-Views du hast, kommt da halt was rein. Lässt sich das beziffern, wie viel das ist? Also pro 100 Views oder pro 1000? Ich weiß es nicht, nee, also das, die Partner sind auch dazu verpflichtet, nicht darüber zu reden. Mhm. In Deutschland gibt es, ich glaube, die kann man an der Hand abzählen, die davon tatsächlich beinahe leben können. Aber immerhin, also selbst wenn man sie nur an einer Hand abzählen kann, das heißt, man kann theoretisch davon leben. Man kann theoretisch davon leben, also in den USA gibt es haufenweise, die arbeiten, YouTube sozusagen, die machen ihre Videos und bekommen ihr Geld, verdienen ist dann wieder was anderes, ne? Ja, klar. wie ist denn eigentlich, unter welchem Namen findet man dich denn bei YouTube überhaupt? Max Snyder. Max Snyder, also MacSnyder. Genau, bei YouTube und Twitter auch unter anderem. Legst du es denn darauf an, davon irgendwann mal leben zu können? Also weil das Problem ist ja, wenn du sagst, ich habe weder Zeit noch Geld. Eigentlich willst du ja Zeit haben, damit du damit Geld verdienen kannst, damit du wieder Geld hast. Und, ne? Also ja, genau. Irgendwie, das ist ein dämlicher Teufelskreis eigentlich. Also derzeit speziell nicht, wäre natürlich toll, aber ja, ich habe jetzt bis jetzt nichts, wo ich sage, so ja, damit mache ich jetzt Videos. Ich staune auch immer wieder, was es so für Zielgruppen gibt. Allein die ganzen Mädels, die da irgendwelche Schminkvideos machen, wenn man sich die Views anguckt, dann ist das irgendwie unglaublich, was da zusammenkommt. Da frage ich mich ja immer, wer guckt das eigentlich? Gucken das so Typen wie ich, um sich drüber zu amüsieren? Ne, weil man sucht ja immer noch so ein Distinktionsmerkmal. Oder gucken das wirklich dann Leute aus der Peer Group, um sich zu informieren? Also tatsächlich Leute, die sich das der Information wegen angucken. Dann halt, wie du sagtest, um sich darüber zu amüsieren. Oder Leute, die das Mädel hübsch finden und nur deswegen das angucken. Oder ja, im Chat kam gerade hier der Herr Tutorial, der ja auch ja berühmt ist sozusagen und so seine Fans und seine Hater hat. Herr Tutorial? Kenne ich auch nicht. Ja. Ja, kann ich euch jetzt nicht reingucken, dann lenkt mich das zu sehr von der Sendung ab. Das lenkt dich ja schon viel zu sehr ab, dass du auf den Chat guckst. Richtig. Richtig. Mit was für einer Kamera filmst du da? Ist das was Ordentliches oder irgendwie so ein Taschending, wie ich auch hab? Nee, das ist irgendwas, das kostet irgendwie unter die 200 Euro. Das ist eine normale Kamera, Fuji Film Feinpix S2000 HD. Ach so, so eine normale Fotoknipskamera, die also auch eigentlich nur Fotoknipse, die und die halt auch filmt und ja, ist zwar leider schon mal vom Stativ runtergefallen, aber sie filmt noch und sie hat einen sehr groben Zoom und dadurch hört man den Zoom auch sehr stark, aber das kommt immer sehr gut an und der Vorteil ist, der Chip in der Kamera stellt relativ schnell scharf. Was, es kommt sehr gut an, dass man den Zoom hören kann? Na, also einige habe ich dann so Kommentare drunter, ja, das Geräusch ist toll oder dieses schnelle Zoom gefällt den Leuten, was mich selber stört. Ne? Weil man das hat wahrscheinlich so ein Effekt wie die Türen auf der Enterprise, ne? Wenn ihr so eine Bewegung im Bild und ein passendes Geräusch dazu, das auch immer identisch ist. Ja, doch, das macht, gibt so was Authentisches irgendwie. Ja, haben wir jetzt noch Themen? Ja, ich wollte noch ein bisschen was über YouTube-User-Kongress erzählen. YouTube-User-Kongress? Ja. Das ist auch so, habe ich gerade zum ersten Mal gehört, diesen Begriff. Cool. Was stellst du dir drunter vor, so ohne dass ich vorher was gesagt habe? YouTube-User-Kongress. Sind denn die Typen, die, also so Typen wie du, bist du ein User oder bin ich ein User? Nein, eigentlich jeder, der auf YouTube irgendwie angemeldet ist, ist ja ein User. Also du hast ja halt auch einen Kanal, aber du stellst nichts online. Stimmt, ich habe auch irgendwo einen Kanal und stelle aber nichts online, ne? Stimmt. Ja. Ich habe überlegt gerade, was ist denn das für ein Kanal eigentlich und wo finde ich mich da? Aber egal. Doch, ich habe mal was online gestellt und zwar die Maschine mit dem Ping habe ich mal online gestellt. Die habe ich gefilmt und online gestellt. Aber keine Ahnung, ob die noch da ist. Keine Ahnung, YouTube-User, ist das irgendwie, ja, nee, so wie so eine Convention kann das ja auch nicht sein. Oder trefft ihr euch dann alle und filmt euch gegenseitig und ladet das dann hoch? Ja, und dann, das ist auch passiert. Also entstanden ist es die Idee gab es schon vorher und Stein des Anstoßes war dann wohl auch unter anderem, dass dieses YouTube-Treffen auf der Gamescom letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, überhaupt nicht. So Gamescom ignoriere ich auch immer komplett, weil ich nichts. Da gab es halt eine Bühne und da wurden halt die großen YouTuber, sag ich jetzt mal, Head Tutorial, Cold Mirror, die Außenseiter, die waren nicht dann, ja, die großen Albertson zum Beispiel, wurden dann halt hingestellt und man konnte sich Autogramme holen, Fragen stellen und der Rest war halt, ja, das kleine Fußvolk sozusagen. Und der YouTube-User-Kongress ist halt, dass Leute, also YouTuber und Vorträge halten und dann ihr Wissen weitergeben. Wo es dann halt zum Beispiel gibt, welche Beleuchtung kann ich mir hinstellen, wie leuchte ich mich am besten aus, Greenscreen, wie bastel ich mir einen selber oder was kostet einer, wie mache ich es richtig und so weiter. Ja, ich schmeiß mal eben den Link rein. Ach nee, ich mach mal den Chat aus hier. Genau, mach mal den Chat aus, damit du dich auf das Gespräch konzentrierst, weil das nämlich immer sehr lästig für die Zuhörer, wenn einer ständig den Faden verliert. Ja? Das klingt dann wie, also im Grunde ist es eine Messe. Also im Grunde ist es eine YouTube-Messe. Man trifft sich, man zeigt sein Equipment und vielleicht erfährt man noch was Neues und knüpft Kontakte. Ja, ich weiß nicht, ob man das mit der Republika vergleichen kann. Also einer steht auf der Bühne, erzählt was und der Rest hört zu und zwischen den Vorträgen in den Pausen quatscht man halt miteinander, macht noch mal ein paar Aufnahmen und so. Ist was und tauscht sich halt mit den Leuten entsprechend aus und der Unterschied zu so einem normalen YouTube-Treffen, wo dann halt irgendwelchen, was dann mehr meist Fan-Treffen ist, ist dann halt, dass jeder jeden irgendwie kennt und jeder irgendwie gleich ist. Also da ist nicht einer, der sagt, ja, ich bin jetzt hier der Prinz schlechthin oder so. Und der erste Kongress war letztes Jahr im Oktober in der Seaways. Ich weiß nicht, ob du Jocognito kennst. Nee. Beziehungsweise Videoamt. Fand da statt am 1. und 2. Oktober. Und war ja voller Erfolg. Und Leute sind da mit großer Begeisterung nach Hause gefahren. Und der zweite war jetzt zu Ostern dieses Jahr. Und es hätten mehr Leute kommen können. Es kam aber weitaus weniger, weil es diesmal auch Geld gekostet hat. Und ja, Ostern halt. Und dann gesagt haben, ja, nee, Ostern mache ich eigentlich was mit der Familie. Hm. Wie viele kommen denn, also wie viele waren dann da? Beim ersten waren es, ich glaube, um die 100 Leute. Und beim zweiten Mal waren es 50 Leute. Oh, okay. Und die dann aber alle aus Deutschland oder auch international? Wir hatten einen, bei der kam aus Holland. Immerhin. Wobei das ja auch fast Deutschland ist. Also. Ja. Und der spricht sehr gut Deutsch. Also das erste Mal, wenn du ein Video von dem siehst und ich weiß, dass der Holländer ist, denkst du irgendwie so, was ist denn mit ihm los? Kann er nicht richtig sprechen oder so? Sprachfehler. Ah, nee, Holländer. Ja. Aber ist ja dasselbe. Genau. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, Mensch, der ist ja Holländer. Oh, der spricht ja toll, das hört sich super an. Und ich glaube, aus Schweiz hatten wir auch einen dabei. Ja. Also beim zweiten war es halt so, ja, Ostern und oh, das kostet 30 Euro. Hm. Und dann ging es auch los, so, ja, was machst du mit dem Geld? Und da wurden sich halt in den Kommentaren da um die Ohren geschlagen, was er mit dem ganzen Geld macht. Vor allem die Leute sind ja auch davon ausgegangen, es kommen genau 180 Leute und alle das ganze Wochenende. Was halt nicht der Fall war. Ja, es ist halt immer das Problem, wenn du irgendwie eine Konferenz organisierst. Na gut, du musst halt Kartenvorverkauf machen, ne? Dann hast du wenigstens in dem Moment, wo die Konferenz anfängt, weißt du, wie viel Kohle du schon mal eingenommen hast. Ja, genau. Aber das muss man halt auch mal lernen. Ich stelle jetzt mal den Stefan noch dazu. Pass auf. Wenn der Stefan überhaupt funktioniert, wahrscheinlich funktioniert. Doch, es funktioniert. Hallo Stefan. Hallihallo. Hi. Boah, das klingt mal übel. Bist du auf dem Klo? Nein, eigentlich nicht. Nicht nur eigentlich nicht, sind wir nicht. Ihr seid zu zweit auf dem Klo, obwohl ihr keine Mädchen seid, also nur ein Mädchen seid. Natürlich. Natürlich. Hallo Stefan und Katrin. Nee, Katrin und Stefan muss ich ja sagen, so, weil, ne, wegen Höflichkeit. Wegen der Höflichkeit, genau. Genau, das ist der Michel. Michel, hi, sag Michel. Hallo. Hallo. Weswegen habt ihr denn angerufen? Ja, also ich wollte eigentlich anrufen, weil ich dachte, dass, also genau wie Elektra, das kann ja nicht sein, dass hier keine Frauen anrufen. Ja, irgendwie, ne? Ist es bisher waren keine Frauen. Also bisher war es so eine Nerd-Veranstaltung immer nur. Ja, genau. Und ich dachte, ich tue da mal was gegen. Bist du ein Nerd, Nerd-Mädchen? Ich fürchte schon so ein bisschen, ja. Woran erkennt man das? Ich studiere Chemie zum Beispiel. Ja. Bin ich mal wegen Sitzen geblieben, wegen Chemie. Ne? Oh, böse. Ja. Ja, die Chemielehrer, also, naja, die Lehramtsstudenten bei uns, ne? Man weiß schon. Warum studierst du Chemie? Also willst du mal irgendwas damit arbeiten später oder findest du das einfach nur total interessant? Nee, ich möchte später was damit arbeiten. Erst also das Wasser, wenn, dann die Säure. Sonst passiert das Ungeheure. Genau. Nee, also wenn ich da einen Job später kriege, würde ich eigentlich gerne in die Forschung gehen. Weißt du denn schon, wer tippt denn da so laut? Ich fürchte, das ist Stefan. Lass das bitte, Stefan, das ist ja furchtbar. Das klingt ja so, das ist so schon akustisch an der Grenze. Was willst denn du forschen? Hast du irgendwie eine Vorstellung davon, was du gerne an Chemie, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man da, ja. Ja, also ich bin jetzt schon quasi in einem Forschungsgebiet drin, wo ich mich mit der Entwicklung von neuen Chemotherapie-Medikamenten beschäftige. Kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon rangehen? Okay, ja. Also ich bin jetzt halt schon in einer Forschung drin, wo wir uns mit der Entwicklung von neuen Chemotherapie-Medikamenten beschäftigen. Und das würde ich eigentlich später auch gerne machen. Mhm. Da habe ich gerade was gelesen von einer Chemotherapie, die nicht mehr auf den ganzen Körper wirkt, sondern gezielt dahin, wo der Tumor sich befindet, gespritzt wird. Kennst du dich damit aus schon? Ja, also mit Sachen, die speziell gespritzt werden, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber man, also das, was ich quasi forsche, das nutzt aus, dass die Krebszellen unterschiedliche Eigenschaften haben und dann durch diese unterschiedlichen Eigenschaften, also den pH-Wert zum Beispiel, den die Zellen haben, dadurch das Medikament, wenn das an den Krebszellen ankommt, dann erst aktiviert wird. Ach, und man kann das so genau, also du kannst exakt sagen, wenn der pH-Wert genau so ist, dann ist es eine Krebszelle und alle anderen Zellen lässt du in Ruhe? Ja, genau. Also es wird halt dadurch, ich überlege gerade, wie ich das erkläre. Erzähl es einfach so, wie du es deinesgleichen erzählen würdest. Ich kann ja nachfragen, wenn ich das nicht verstehe. Okay, so, habt ihr irgendwie so eine externe Festplatte auf dem Tisch stehen oder sowas? Irgendwas brummt nämlich. Ich habe ein altes MacBook und das lüftet, weil Skype muss man schon. Das ist das typische MacBook-Geräusch beim Ach so. Skype. Ah, das kenne ich so nicht. Na gut, ja. Dann nochmal zu den Krebszellen. Erklär's mal, wie du es deinesgleichen erklärst. Also man hat bei den Chemotherapie-Medikamenten die meisten sind metallbasiert. Das heißt, man hat in der Mitte von diesem Medikament ein Metallatom, was in einem bestimmten Oxidationszustand ist. Und die Medikamente, an denen ich forsche, die sind ruthenium-basiert. Und man kann eben Ruthenium-3+, also die Metallatom Ruthenium-3+ in der Mitte haben, kann man herstellen. Kannst du noch ein bisschen dichter ans Mikrofon ran? Okay. Also ich weiß nicht genau, wo das ist beim MacBook, sonst würde ich sagen, so macht man da. Also ich mache Nee, wir haben ein fettes Mikrofon auf dem Tisch stehen. Also, ach echt? Ja. Ich habe keine Ahnung, wieso das so scheiße klingt. Ich habe mir gestern die neue Skype-Version geladen und ich glaube, das war ein Fehler, weil vorher war irgendwie alles besser und normalerweise steht hier ein ordentliches dynamisches Mikro. Echt? Und auch ein Firewire-Audio-Interface. Also eigentlich sollte das laufen. Was sie so doof tut, weiß ich gerade nicht. Das klingt wirklich, als wäre es das interne Mikro vom MacBook. Ja. Bist du sicher, dass du überhaupt das externe an ist? Das könnte ich mal überprüfen. Also, weil das klingt nicht so, als hättest du ein großes Mikro da stehen. So klingt das wirklich nicht. Jetzt wird die Festplatte laut. Ja, ich glaube, das ist der Fall. Moment. Schwachsinnige! Jetzt alles besser? Ah! Besser? Das ist besser. Ja. Jetzt klingt's gut, schön fett. Ja, super, dann hat sich das Geld ja gelohnt. Euer Bus fährt. Das ist ihm jetzt peinlich. Ja, das sollte ihm auch peinlich sein, dass er irgendwie so ein Spast wie ich auf die Idee kommen muss, dass das große, teure Mikrofon nicht eingeschaltet. Jetzt ist doch dieses olle Brummen weg. Ja, verdammt, Nerdcred gesunken, Mist. Ja, das Leben ist echt kein Wunschkonzert. So, also, das woran du forschst, das ist mit Metallen? Ja, genau. Also die meisten Chemotherapie-Medikamente oder also so die Standardmedikamente sind platinbasiert und diese sind in einer bestimmten Oxidationsstufe und man kann zum Beispiel dann den Weg gehen, dass man zum Beispiel Ruthenium-3+ basierte Medikamente baut und die können dann durch den pH-Wert in der Krebszelle reduziert werden zu Ruthenium-2+ und Ruthenium-2+ ist halt die aktive Spezies und die greift dann die Krebszellen an. Und bei den anderen, bei den gesunden Zellen, sind dann die Ruthenium-3+ Metalle und die machen nichts Böses. Warum macht man das auf Metallbasis? Also weil unter Metall verstehe ich immer so Sachen, aus denen Autos gemacht werden. Zum Beispiel. Oder Züge. weil man halt einfach festgestellt hat, dass es funktioniert. Also so das Standardmedikament ist halt Cisplatin. Du musst übrigens jetzt nicht mehr ganz so dicht ans Mikro ran. Okay. Also, weil jetzt haben wir ja ein richtiges Mikro. Okay, also das Standardmedikament ist... Entschuldigung. Nee, kein Problem. Ja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ja, richtig. Ja. Also das Standardmedikament ist halt Cisplatin, was so durch einen glücklichen Zufall quasi entstanden ist. Und dadurch hat man dann rausgefunden, dass halt so metallbasierte Medikamente funktionieren. Aber es ist halt jetzt, du schmeißt da jetzt kein Metall, wie du das jetzt vom Auto oder sonst was kennst, halt rein, sondern hast da noch meistens organische Liganden halt drin. Liganden? Ja, so. Hä? Teile von Molekülen? Ja, so, genau, Moleküle halt. Und ach so. Die Gruppenformen und wenn die Gruppenformen dann und die an ein Metallzentrum koordinieren, dann sind es Liganden. Mhm. Das ist dann auch jetzt nicht, also das ist, auch wenn da jetzt noch organische Liganden dran sind, das ist auch kein Eisenstück, ne? Also das ist auch kein Stück Eisen, sondern das ist dann irgendwie elementar, liegt das dann vor oder wie stelle ich mir das vor? Also dann so kleinste Molekül, also eben kein Eisen. Nee, also das ist kein pures Eisen halt, ja. Da ist dann auch Eisen drin, aber nicht pur. Wie kommt man auf die Idee, jemandem Platin zu spritzen? Um ja, also festzustellen, ob ausgerechnet das dann Tumorzellen zerstört. Was macht das? Es zerstört die Zellen, oder? Es greift die DNA an, beziehungsweise bindet an die DNA und verhindert dadurch dann, dass sie repliziert werden kann. Und wenn das mit der Replikation nicht mehr läuft, dann stirbt die Zelle ab. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich finde es schon völlig wahnsinnig, dass irgendwann mal Bierbrauen erfunden worden ist. Aber das ist ja noch relativ naheliegend. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Cisplatin wurde so erfunden, dass man versucht hat, auszutesten. Also da hat jemand so eine Zelllösung angesetzt und wollte ausprobieren, was jetzt passiert, wenn er da Strom durchschickt. Aha. Durch diese Lösung. Und da hat er dann, ich glaube, eine Elektrolysezelle irgendwie reingebaut. Mit einer Platinelektrode halt dran und hatte, glaube ich, irgendwie eine Ammoniaklösung halt und hat halt da dann Strom drauf gesetzt und hat dann festgestellt, oh, meine Zellen sterben ab. Und hat halt dann irgendwie versucht herauszufinden, also er hat gedacht, es liegt an dem Strom, hat versucht das irgendwie nochmal anders und hat festgestellt, okay, wenn ich jetzt Strom drauf gebe, funktioniert das nicht. Und dann haben sie halt so ein bisschen rumgesucht, woran das jetzt liegen kann und haben halt dann festgestellt, dass sie aus Versehen bei diesem Vorgang dieses Cisplatin hergestellt haben und dass das eben dasjenige jetzt ist, was die Zellen abtötet. Als du dich dazu entschlossen hast, Chemie zu studieren, wusstest du das da alles schon? Also wusstest du da schon, in welche Richtung das gehen wird? Oder warst du einfach nur gut in Chemie und hast dir gedacht, dann studiere ich das jetzt auch? Nee, also ich hatte die Richtung eigentlich schon im Kopf. So. Also weil ich hatte als Teenager einen Mensch, der mir sehr nahe gestanden hat, ist halt an Krebs gestorben. Mhm. Der hat als Kind eine Niere transplantiert bekommen und hat dann halt so ein Medikament gekriegt, was dafür sorgen soll, dass die Niere nicht abgestoßen wird. Und dann ist halt irgendwann, als er dann erwachsen war, ist dann rausgekommen, dass das hochgradig krebserregend ist, dieses Mittel, was er da halt die ganze Zeit geschluckt hat. Und ja, dann ist er halt an Krebs gestorben und dadurch hat sich das irgendwie so in mir gefestigt. So, also der Wunsch einfach dagegen zu machen. Tun, ja. Ja, also klingt so total idealistisch und ja, so. Ja, aber anscheinend ja. Funktioniert es ja. Also und anscheinend ist die Chemie dann ja auch tatsächlich so ein Bereich, wo man solche Wünsche dann auch umsetzen kann. Also das ist so, ja. Ich will ja jetzt was gegen tun, ich forsche jetzt so lange, bis ich was gefunden habe. Ja. So geht ja Forschung. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann diejenige bin, die wirklich das entwickelt, was jetzt irgendwie total super ist und alles heilt, ist relativ gering. Aber dadurch, dass viele Menschen das halt machen, ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass es wenigstens irgendwann gefunden wird und da möchte ich halt dran teilhaben. Ja, und vielleicht findest du ja aus Versehen noch irgendwie was gegen Schnupfen. Ja, könnte ja sein. Also dann irgendwie die Erkältung endlich mal wegzukriegen irgendwie. Also das. Ja. Aber weswegen habt ihr eigentlich überhaupt angerufen? Da musst du jetzt hier. Ich jetzt hier? Überhaupt angerufen. Ich persönlich wollte einfach bei dem Podcast dabei sein, weil ich das eine großartige Sache finde. Also keine Ahnung, ich bin vor mehreren Jahren irgendwie, ich weiß gar nicht, was mein erster Podcast war, halt auf Podcasts gekommen. Aha. Finde das selbst halt irgendwie eine großartige Sache, dass man irgendwie von privaten Leuten authentisch was hört, was ja in der Medienlandschaft als solche im Moment eigentlich recht selten ist. Ich meine, wir hatten ja gerade schon das Thema mit Akte, was da eher grenzwertig ist. Und habe das sehr lieb gewonnen und habe halt meine Schwester auch unter anderem zu NSFW gebracht, einen der Hörerinnen. Genau. Deine Schwester, also Katrin ist deine Schwester? Ja, genau. Katrin ist meine Schwester. Ich dachte, ihr wärt Freund und Freundin. Ah, ja. Ja, nee, die Freundin wartet auf mich und hätte lieber, dass ich jetzt hier nicht ins Mikrofon rede. Egal. Ja. Hat sie Pech gehabt, ne? Ja, genau. So sieht es aus. Ich hoffe, sie hört nicht zu. Ja, und dementsprechend wollten wir hier mitmachen. Und dann war halt die Frage, scheiße, wir müssen dem Einbeinigen ein Thema geben. Ja. Und von irgendwas müssen wir ja abschweifen. Also irgendwo muss man anfangen. Ja, richtig. Und fahre halt gerne nach Norwegen. Und du fährst auch nach Norwegen, wie ich gehört habe in diversen Podcasts. Deswegen wäre das gegebenenfalls ein interessantes Thema. Also ist eventuell im Moment etwas unpopulär, über Urlaub in Norwegen zu reden, nach den Geschehnissen da. Nö, finde ich eigentlich nicht. Also so schrecklich das alles ist, aber life goes on. Ne? Also, so sieht's aus, ja. Das, man meint immer, jetzt wäre irgendwie alles zu Ende, aber ist halt nicht so. Ne? Also das Leben geht weiter. Die das überlebt haben, die müssen auch irgendwie weiterleben. Und ich denke mal, also würde ich mal vermuten, dass das irgendwie so banale Normalität eigentlich so noch das Angenehmste ist. Ja, ständig daran rumzudoktern, da geht man eh kaputt. Ja, eben. Wo fährst denn du für gewöhnlich hin? Also fährst du auch immer zum selben Ort? Weil wenn ich nach Norwegen fahre, fahre ich immer an denselben Ort. Achso, nee. Ich habe Norwegen bis jetzt irgendwie auf drei Weisen bereist. Irgendwie zum ersten Mal als Zivi, wo ich dann mit einem Zivi-Kollegen mit einem Scanrail-Ticket durch Norwegen gefahren bin. Ich glaube, da hat man einen Monat oder zwei Monate Zeit gehabt und kann dann an 10 Tagen mit diesem Ticket quasi Zug fahren, wie man lustig ist, muss nur die Reservierung zahlen. Mhm. Und wir sind dann, also hatten eine Rucksacktour geplant und sind halt nach dem Zivildienst, vorm Studium irgendwie ohne großartige Zeitbeschränkungen hochgefahren. Und sind dann kamen in Oslo das erste Mal unter, wo wir dann halt da noch in einer Backpackers-Hostel oder so geschlafen haben und sind dann aber halt zugtechnisch so weitergefahren, dass wir die größeren Städte angefahren haben und dann mit dem Nachtzug weg sind, sodass wir die Übernachtung nicht zahlen mussten. Clever. Das ist echt eine gute Idee, weil das ist ja sauteuer auch in Norwegen. Ja, richtig. Also und sonst hatten wir halt ein Zelt dabei und für die Rucksacktour und sind dann quasi in Norwegen hochgefahren, halt wie gesagt durch die größeren Städte und sind dann in Finse auf, ich glaube, 1222 Meter, höchste Bahnstation da, glaube ich, sind wir dann halt raus und haben eine Rucksacktour angefangen, wo wir dann nach 3 Tagen war mein eines Knie dick und rot und mussten wir dann abbrechen, sind mit dem Bus dann nach Flåm gefahren. Haben dann aber die Reise nicht abgebrochen, sondern dann halt irgendwie die Wanderungen beschränkt und sind halt hauptsächlich dann, wie gehabt, mit dem Zug weiter, gehen Norden. Ich glaube, von Bodø dann mit der Fähre rüber auf die Lofoten und haben dann im schönen Örtchen einfach nur das A mit dem Kringel drüber, 3 Tage irgendwie an einem See gecampt und sind dann halt oben über die Lofoten per Bus wieder zurück. Habt ihr Whale-Watching gemacht? Weil Lofoten ist ja immer Whale-Watching irgendwie. Ja, aber wir haben ja kein Geld. Ach so, okay. Also bis jetzt immer noch halt, wenn ich da hochfahre, mehr Geldsparurlaub, weil da kann man halt sehr günstig zelten. Was heißt sehr günstig zelten? Also ich ja, umsonst. Ach so. Ja. Also da gibt es das Jedermannsrecht. Aha. Was so viel heißt, dass du 150 Meter entfernt von irgendwelchen Gebäuden, sofern das Ganze nicht eingezäunt ist, du also sehen kannst, dass du da irgendwie nichts zu suchen hast, darfst du halt überall einfach zelten. Das ist da einfach legal. Also du musst mindestens 150 Meter vom nächsten Gebäude entfernt sein, wenn du zelten willst. Ja, genau, damit du halt den Leuten nicht auf den Sack gehst. Ja, kann ich verstehen, ja. Ja, also das ist, wie ich zwischendurch halt festgestellt habe, ist es teilweise, kann ich verstehen, wieso man das in anderen Ländern nicht tut, weil wenn man dann irgendwie einen schönen Zeltplatz gefunden hat, dann geht man irgendwie ein paar Meter und sieht dann halt irgendwie das erste Klopapier irgendwo rumliegen. Das ist dann teilweise an schönen Zeltplätzen, an Seen irgendwie ein bisschen eklig. Ja. Aber Norwegen ist groß und gibt es auch viele Plätze, wo das Klopapier noch nicht liegt. Und da muss man sich dann halt irgendwie, also merkt man dann selber, wie man sich zu verhalten hat, damit das dann hinterher halt nicht so aussieht. Mhm. Aber das ist halt eine sehr schöne Sache. Und ja, wie gesagt, das war halt die erste Tour, wo wir quasi komplett Norwegen hoch und durch Schweden wieder runter sind. Das nächste war dann mit meiner besseren Hälfte, wo wir uns halt einen festen Ort gesucht haben. Da waren wir in Balestrand und hatten da eine Hütte gemietet, wo wir als Vermieter den einzigen Menschen in Norwegen gekriegt haben, der kein Englisch sprach. War großartig. Der ist halt auch das Fernsehen auf Englisch und der war mein alter Bauer und der sprach irgendwie besser Deutsch als Englisch. Ging dann auch irgendwie, war aber lustig. Und hatten da halt eine kleine Hütte mit fließend kaltem Wasser, ohne Strom. Und haben da dann halt irgendwie eine Woche verbracht, was aber irgendwie semi-optimal war, weil wie gesagt, Norwegen ist groß. Und wir hatten halt kein Auto und sonst was da dabei, sind über Bergen mit dem Katamaran da in Balestrand angekommen und haben dann unsere Hütte bezogen. Und es waren halt irgendwie vom Ort, wo man was kaufen konnte, locker 5 Kilometer Fußmarsch. Mhm. Also einmal einkaufen, 10 Kilometer laufen. Mhm. Yay. Zurückkommen, Salz vergessen haben. Genau das. Mhm. Hütte natürlich oben auf dem Berg, also irgendwie... super, gerade der Endspurt dann am Ende der 10 Kilometer war großartig. Also war aber dann auch so, also war okay der Urlaub, war jetzt dadurch nicht völlig kaputt, aber war eventuell nicht ganz optimal. Und das dritte Mal sind wir mit dem Auto los und sind halt rumgefahren und dann aber, ich glaube, wir sind bis zum Jotunheimgebirge gekommen, das ist noch unter Trondheim. Mhm. Haben insgesamt, glaube ich, von Deutschland aus 3000 Kilometer gemacht und dann halt da auch gecampt. Vielleicht wäre das auch mal eine Möglichkeit. Ich würde gerne mal mit dem Motorrad da hochfahren, aber ich bin so ein schön Wetterbiker, weißt du? Und habe noch nicht mal was Richtiges zum Anziehen, für wenn es regnet. Also sobald es irgendwie eine Wolke am Himmel ist, fahre ich lieber mit dem Auto oder mit dem Zug. Ist in Norwegen dann schlecht. Ja, stimmt. Also richtig hoch im Norden wart ihr dann aber noch nicht, ne? Ja, so das eine Mal auf den Lofoten halt. Ja, okay. Aber da war halt irgendwie eitel Sonnenschein, 20 mhm. Grad, Mitternachtssonne, was halt irgendwie weit weniger spektakulär war, als ich mir das vorgestellt hatte. Na, echt? Man hat irgendwann auf die Uhr geguckt und festgestellt, scheiße, es ist schon 3, ich sollte mal ins Bett gehen. Mhm. Aber eigentlich war es das soweit. Ich fand an der Mitternachtssonne, also ich bin, wenn ich da hochfahre, eine Freundin von mir ist dahin ausgewandert und die besuche ich einmal im Jahr. Ich bin dann eben auch immer im Sommer oben und da ist dann Mitternachtssonne und was ich so irre finde, ist so dieses, dass dein Gehirn nicht müde wird. Also du hast irgendwie, sitzt rum, unterhältst dich, trinkst ein, machst weiß der Geier was und irgendwann denkst du dir so, boah, mir tut jeder einzelne Knochen weh und ich habe nicht die leiseste Ahnung warum und guckst dann eben auf die Uhr und dir fällt auf, ah ja, ich bin jetzt schon seit irgendwie 22 Stunden wach, aber dadurch, dass die ganze Zeit hell ist, ist mein Gehirn nicht müde geworden. Das finde ich immer so faszinierend daran und das finde ich tatsächlich auch jedes Mal, wenn ich pennen gehe, dann faszinierend, weil so schnell schlafe ich sonst nicht ein. Dadurch, dass ich dann eben irgendwie immer 18 Stunden wach bin oder irgendwie sowas. Also das fand ich schon ganz spannend. Das habe ich so nicht erlebt. Also wobei wir als Rucksackmenschen halt abends meistens dann auch irgendwie ordentlich müde waren und dann, naja, also die Überraschung, wenn man auf die Uhr guckt, schon. Aber wie gesagt, dass ich so fertig wäre abends oder wirklich dann so lange wach, weiß ich nicht. Nö. Ja, ich bin dann halt immer geflogen und wenn wir oben waren, sind wir mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Da hältst du dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger durch, ja. Das kann gut sein, ja. Warum gerade Norwegen? Ich bin nicht so der kommunikative, menschennahe Typ und ja. Norwegen hat wunderschöne Natur. Da stehe ich drauf. Und ist das bevölkerungsärmste Land Europas. Ja, ja. Außerdem kann man da kostenlos zelten. Ja, eigentlich ja. Eigentlich echt eine gute, ja. Also stimmt, das ist ich so bin ja auch so. Ich hab's ja auch nicht so mit Menschen. Ich bin zwar so radiomäßig ist so Kommunikation überhaupt kein Problem, aber so wenn so Menschen finde ich eigentlich irgendwie nicht so cool. Also ja, so habe ich da noch gar nicht gesehen. Vielleicht reizt es mich auch deshalb so sehr, da oben zu sein. Weil ich könnte mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, da zu wohnen. Ja. Ja, also ich, keine Ahnung. Also ich komme halt, wir sind jetzt hier aus Bochum, wo halt irgendwie Großstadt, also ja, Großstadt im Gegensatz zu Berlin jetzt nicht, aber da sind halt irgendwie überall Leute um einen rum. Und wenn ich dann halt in Urlaub fahre, ist halt irgendwie mal weniger Menschen und schöne Natur total großartig. Und dementsprechend ist Norwegen auch gerade, wo jetzt irgendwie noch das Geld knapp ist, ist halt ein schönes Ziel. Ja. Wo willst du denn noch mal hin, wenn es mal ein anderes Ziel sein soll? Ich werde hoffentlich im kommenden Sommersemester irgendwo Praktikum machen und hoffe ich, das ins Ausland legen zu können. Und da wäre halt, also lege ich die Priorität auf, sag ich mal, Länder, die mich interessieren, weil mein Grundstudium dauerte schon etwas länger und dementsprechend ist da, glaube ich, mit irgendwie, ich gehe auf die große, tolle Firma und die nehmen mich, ist wahrscheinlich sowieso nicht so auf dem Plan. Und das wäre halt irgendwie, was Skandinavisches natürlich, sonst auch Schottland, Irland, Australien, Neuseeland, Kanada. Also im Grunde alles, was man aufzählen kann. Ja, also wären, wie gesagt, also was mich zum Beispiel wenig reizt, sind die USA. Ja, okay. Also weil da gibt es halt irgendwie landschaftlich auch schöne Sachen, gar keine Frage. Aber gerade als E-Techniker wirst du da halt definitiv irgendwie in einer großen Stadt landen. Und ja, waren wir mal, als Weltjugendtag in Toronto war. Und das war halt irgendwie alles dasselbe und jetzt nicht so spannend. Wobei das da in Kanada dann wahrscheinlich nicht anders ist. Aber Australien stell ich mir sehr interessant vor. Außerdem habe ich von vielen Leuten gehört, dass die da unten relativ entspannt sind. Ja, also in Australien würde ich auch gerne mal hin. Also ich habe bisher immer nur dann, wenn ich mal in Südostasien unterwegs war, das ist eben um die Ecke von Australien, da lernt man halt, was ist jetzt um die Ecke, also mehr um die Ecke als Europa. Und da lernst du dann halt immer mal wieder Australier kennen. Und das waren tatsächlich immer die entspanntesten. Also immer, wenn man einen netten Amerikaner kennengelernt hat, also einen netten, klugen Amerikaner kennengelernt hat, hat sich herausgestellt, das ist ein Kanadier. Also wirklich jedes Mal so, ach, das ist aber ein netter Amerikaner. Nee, der ist Kanadier. Okay. So, okay. Und die Australier waren immer super entspannt, ja. Das war schon echt faszinierend. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man im Land ist. Ich habe auch noch eine Freundin, die hat in Australien geheiratet, ist vor, ich glaube, 2 Jahren nach Sydney oder in die Nähe von Sydney gezogen. Und da warte ich eigentlich auch nur darauf, dass sie mich mal einlädt. Aber irgendwie hat sie noch nicht gemacht. Ja, wird schon. Ja, wollen wir es hoffen. Wobei andererseits, wenn sie mich dann einlädt, muss ich dann auch irgendwann mal hin und so 24 Stunden mit meinem fetten Arsch in einem Economy-Sitz sitzen. Da hört der Spaß dann auch ganz schnell auf. Ungefähr okay, über München hört er dann auf. Dann ja, da gibt es angenehmere Sachen. Ich kann immer Tabletten nehmen oder sowas. Würdest du in Australien arbeiten wollen oder würdest du in Australien nur mal Urlaub machen wollen, sowas für sich 2 Monate durchreisen? Das sage ich dir, wenn ich wieder zurück bin. Also, keine Ahnung. Also wirklich, wirklich festarbeiten, denke ich, wird schwierig, solange ich mit meiner besseren Hälfte zusammen bin, weil die hier Lehrerin wird, was dann halt auch schwer umzuziehen ist. Und ich denke, da ist die Liebe wichtiger als dann der Beruf irgendwie, also der Wunsch, in Australien zu arbeiten. Mhm. Das heißt, also so romantische, irgendwie romantische Gefühle verbindest du nicht mit Australien? Ja, ich mag meine Freundin lieber, glaube ich. Sonst das Land, also irgendwie so abenteuerromantisch, finde ich das definitiv interessant. Ich würde da auch gerne halt durchreisen. Wie gesagt, bin auch dem Rucksacktourismus jetzt nicht abgeneigt. Es steht halt für mich, also rein praktisch, bald halt irgendwie Auslandspraktikum potenziell an. Mhm. Und das wäre halt dann mal mindestens 3 Monate da arbeiten. Das wäre halt im Moment so die Perspektive, dass ich da definitiv auch mal gerne Urlaub machen würde, auch irgendwie länger und mit dem Rucksack durchs Land und mir das mal angucke, ist keine Frage. Huh. Ja, bei mir ist, ich habe bei Australien immer, es gab mal, kannst du sogar auf YouTube nachgucken, es gibt auf YouTube irgendwie so Typen, ich muss anders anfangen, also es gibt, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, früher, ja, bevor das Privatfernsehen irgendwie flächendeckend zu empfangen war und so, da gab es immer im ZDF oder ARD oder so vor Weihnachten immer so diesen großen Dreiteiler. in 80 Tagen um die Welt, was, keine Ahnung, also so, ne, so ja. Abenteuer-Dreiteiler, Shogun und so Zeugs. Und da gab es nämlich einen Film, der hieß Der schwarze Bumerang. Das war auch so ein drei- oder vierteiliger, also diese große Weihnachtsdinger, also drei- oder viermal 90 Minuten irgendwie. Und das, da ging es dann eben auch um so einen Jungen, dessen Vater irgendwie ein berühmter Chemiker, glaube ich, sogar war, wo wir wieder beim Thema wären. Und der dann auch bei einer Firma angestellt wurde in Australien und mit seiner Familie da hingezogen ist und sich das, und dann hat sich aber rausgestellt, dass das so Kriminelle waren und die wollten, dass er irgendwie was, irgendwas Böses entwickelt. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Und irgendwann ist der Sohn verschwunden. Der war irgendwie 15 oder 14 oder sowas. Und ich war zu derselben Zeit auch in dem Alter. Zumindest, ja doch, ich glaube, es muss ungefähr so gewesen sein in dem Alter auch. Und also das war dann so die totale Identifikationsfigur halt, ne? Und der ist dann in die Wüste weg und wäre fast verdurstet und ist dann von Aborigines gefunden worden, die also total armselige Klischee-Scheiße eigentlich, die dann dem dann ihr altes Wissen beigebracht haben und ihre Heilkunst und Bumerang werfen und so. So eigentlich das, wovon jeder Junge träumt. Ne? Entweder Astronaut, Geheimagent oder sonst irgendwas anderes, was keiner kann. Ne? So. Und da ist natürlich dann so Aborigine-Überlebenstechnik, ey, wow. Ne? Und seitdem habe ich immer so ein bisschen so ein romantisches Bild von Australien. Seitdem denke ich mir so, ach, Australien. Das ist irgendwie ganz lustig. Ich weiß gar nicht, wo es war. Ich glaube, wir haben hier im an der Uni die European Outdoor Film Tour gesehen, wo halt von Mammut gesponsert halt so Outdoor-Filme also nacheinander gezeigt werden, mehrere, irgendwie die Top-Filme vom Jahr. Und ich meine, da war einer dabei, auch irgendwie der Schiefchef-Abenteurer, hast du nicht gesehen, der halt einmal von Süden nach Norden durch Australien gelaufen ist mit seinem Hund. Und wenn du das gesehen hast, wie der sich da fertig macht, da ist die Romantik so ein bisschen hinterher durch. Also es war definitiv interessant und eine coole Aktion, wie er gemacht, die er da gemacht hat. Aber wenn du den gesehen hast, der war hinterher unterernährt und alles. Ja. Das ist ja auch albern da zu Fuß. Also das ist ja albern. Entschuldigung, ich wiederhole mich, aber das ist doch albern. Das wäre jetzt auch nicht das Urlaubsziel. Aber also ich verstehe sowas immer nicht. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass jemand sagt, so, ey, ich will mal irgendwie was packen oder so. Ein Kumpel von mir, der fährt immer mit dem Fahrrad über die Alpen. Ja. Und zwar nicht nur einmal, sondern irgendwie im Regelmaß macht er das. Und da denke ich auch immer so, boah, krass. Aber das ist halt nur mit dem Fahrrad über die Alpen. Aber das geht halt noch, weil das sind die Alpen. Es ist Fahrrad, das ist irgendwie alles mit Zivilisation drumherum. Und, ne? Das sind Hütten. Und, Im Zweifelsfall kommt der Hubschrauber und holt dich ab. Und im Lenker schmuggelst du Dope. Und hast dann gewisse, weißt du, so halt. Ne? Und, ja. Aber zu Fuß durch Australien, das finde ich irgendwie, fehlt mir wieder ein Adjektiv. Wie so oft. Ist halt abzusehen, dass das eine doofe Idee ist. Ja, genau. Eigentlich. Irgendwann kriegst du halt echt Durst. Das wäre mir auch viel zu warm da. Also. Ja, stimmt. Ach Mensch, Michelle ist ja auch noch da. Ja. Ja. Ich muss jetzt mal hier, ich würde euch jetzt mal aus dieser Sendung expedieren wollen, weil ich nämlich noch zwei habe und noch zwei, mit denen ich noch reden wollte. Einen stelle ich mal rein. Warte mal eben. Nee, falsche Taste. Ah. Ich werde das nie lernen. Nie. Ich werde nie souverän, nie. Nie im Leben werde ich souverän mit diesem Gelöt hier umgehen. So, jetzt stelle ich den trotzdem mal rein. Warte mal. Nee, immer noch nicht. Doch, jetzt. So. Theoretisch müsste dann gleich der Martin auch noch bei uns sein. Das macht aber auch nichts, weil es wird immer unterhaltsam bleiben. Hallo Martin. Moin. Michelle? Ja. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ja. Du hättest übrigens einfach reinquatschen können, ne? Das müsst ihr alle auch noch hören. Ja, einfach das Wort nehmen. Einfach das Wort bin nehmen. Bin zu höflich. Also, ja. Bin viel zu lieb. Ich wollte zum Schluss noch einen Gruß an meine Twitter-Follower richten, hören einige zu. Der Grüßer ist der Feind des Hörers. Genau. Ja, so ist das. Echt. Oder so. Ja, weil das interessiert nämlich immer nur den, der grüßt und die den Grüßer kennen. Aber es hören ja immer viel mehr Leute. Ja. Also bilde ich mir ein. Wahrscheinlich ist das auch nicht der Fall. Ich muss auch mal irgendwie gucken, ob ich so eine Serverstatistik kriege. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Leute sich das hier runterladen. Ja. Grüße gehen gar nicht. Siehst du? Sagt auch der Chat. Der ganze Chat ist immer der Meinung, Grüße gehen gar nicht. Oh, hier. So, Michelle, schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Ciao. Was hatten wir? Wen muss ich denn jetzt noch rausschmeißen? Genau, Katrin und Stefan. Oder hast du, Martin, hast du noch irgendwelche Fragen an? Wir haben hier gerade eine Chemikerin. Vielleicht Nein, mein Mitbewohner ist Biologe und der hat mir einiges auch nochmal erklären können. Dann, Katrin, Stefan, vielen Dank. Bitte sehr. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Also wenn so Neuigkeiten aus der Chemie ist ja, können ja auch mal so einen Expertenpool hier bilden, wo wir nur Naturwissenschaftler, das wäre mal cool, oder? Man nur Naturwissenschaftler sammeln und dann mal irgendwie über Forschung reden. Hm. Nee, neues Projekt? Neues Projekt. Zeit genug ist, Platz genug auch und die Technik steht hier. Also was willst du sonst machen? Besten Dank fürs Mitspielen. Ja, gerne. Danke. Gute Nacht, tschüss. Tschüss. Und weil vorhin irgendwer im Chat fragte, wie lange das denn heute geht, garantiert nicht länger als bis kurz vor 10, weil ab 10 würde ich euch dann rüberschieben sozusagen zum Kollegen Richter, der auf Radio Fritz den Blue Moon macht. Da geht es dann irgendwie um Telefon, ich glaube um Telco-Geschichten oder so, was ja eigentlich auch ein unermesslicher Quell der Freude ist. Bist du noch dran, Martin? Ja, Holgi, bezüglich Technik, da... Also naturwissenschaftliche Runde können wir gerne machen. Ich studiere Maschinenbau. Ich hoffe, dass ich es irgendwann auch mal zu Ende bringe. Ja, das ist ja keine Naturwissenschaft. Doch. Nee, das ist eine Ingenieurswissenschaft, oder? Also ich würde sagen, dass sich die Bereiche da deutlich überschneiden, weil ohne die Naturwissenschaften wären wir ja auch nichts. Also ich trenne da nicht so sehr, ich trenne das eher Geisteswissenschaftler und die das härtere Zeug machen. Ja, die Solalalogen und die richtigen Wissenschaftler. So wollte ich es jetzt nicht unbedingt sagen. Also es gibt die Geisteswissenschaftler, die richtigen Wissenschaftler, also ja, die richtigen Wissenschaftler, also so Sozial- und Naturwissenschaften finde ich immer noch irgendwie, weil die wenigstens noch mit Empirie arbeiten, also die Sozialwissenschaftler. Bei Geisteswissenschaften bin ich immer, denke ich auch immer so, Und denen kann man super auf den Keks gehen, den Geisteswissenschaftlern, weil die meistens von Methodik keine Ahnung haben. Ja, sollten sie doch aber eigentlich, oder? Ach, weiß ich nicht. Nee, weil keine Ahnung. Das machst du dann eben so im ersten Semester. Ne? Machst mal so ein bisschen Popper und so. Und danach vergisst du das halt, weil wozu sollst du irgendwie Popper im Hinterkopf halten, wenn du Vergleich in Literaturwissenschaft machst oder sowas? Das ist halt eine völlig andere Baustelle, ne? So Theoriebildung ja. Und sowas. Ja, aber ja, nee, und bei so, was hast du, Maschinenbau war das, ne? Genau. Bei Maschinenbau habe ich immer so das Gefühl, die Naturwissenschaftler machen ja so eher Grundlagenforschung und Maschinenbauer, also die ich dann eher zu den Ingenieuren rechne, also ihr baut eben den Kram. Ja, durchaus, aber ich kenne, gut, das mag jetzt vielleicht subjektiv sein, weil ich mehr Leute kenne, die Maschinenbauer sind und bei gewissen Gesellschaften, Fraunhofer und Co., doch erstaunlicherweise in der Forschung arbeiten. Na gut, folgendes, Holgi, ich wollte dich mal interviewen bezüglich ein paar Dinge. Ach ja, nee, aber das ist doch, doof. Nee, und zwar allein, jetzt wo ich dich an der Strippe habe, in den Kommentaren gab es eine Verlinkung von einem ziemlich schlechten Song, mit Holgi und Knorkator. War das ein Fake, oder? Das war Knorkator featuring Holger Klein. Das war kein Fake. Haben wir tatsächlich mal aufgenommen, wann haben wir das aufgenommen? 2003, glaube ich, war das. Wie krass ist das denn? Ja. Ja, die Welt ist eh ziemlich klein. Ich finde das auch sehr erstaunlich, wie doch anscheinend ein großer Teil oder ein über ganz den gesamten deutschsprachigen Raum verteilter Menschenpulk oder ein Soziotop die Podcast-Szene hört, die größtenteils in Berlin stattfindet bzw. ansässig ist. Ich nenne es das Pritlaufsche Podcast-Soziotop, so habe ich es mir notiert. Ja, wobei, also jetzt zum Beispiel Nikolas Seemack und Markus Richter, die kommen ja gar nicht aus dem Tim-Biotop so. Ne? Ja, aber die wohnen auch in Berlin, ja, oder? Ja klar, wir wohnen alle in Berlin. Also da habe ich aber so meine eigene Theorie, woher das kommt, dass die ganzen Podcaster in Berlin wohnen, weil es ist eben echt viel Arbeit. Ne, ich sitze jetzt hier irgendwie, weil es so warm ist, habe ich noch nicht mal eine Hose an. Ne, so, und die ganze Zeit einen Finger in der Nase und den anderen Finger im Hintern, weil ist ja bei mir zu Hause auf dem Sofa und sowas. Das ist zwar alles total relaxed und entspannt, aber wenn dann gleich irgendwie 3 Stunden Sendung fertig sind, dann muss ich da nochmal ein bisschen was schneiden, noch ein bisschen Level angleichen, dann das Ding hochladen. Wenn ich nicht früh ins Bett müsste, würde ich auch noch die Shownotes fertig machen, die mache ich morgen Mittag erst. Das heißt, so eine 3-Stunden-Sendung ist dann letztlich, läuft das hinaus auf irgendwie sowas wie 5 Stunden Arbeit. Ja? Aber warum sind die denn alle in Berlin? Weil du in Berlin von wenig Geld sehr komfortabel leben kannst. So, wenn ich in Frankfurt am Main leben würde, dann müsste ich einfach viel mehr Erwerbsarbeit leisten, um meinen Lebensunterhalt zu sichern. In Berlin muss ich nicht so viel Erwerbsarbeit leisten, um meinen Lebensunterhalt zu sichern. Und das ist so zumindest meine steile These, warum hier so viel also Kunst und Kunsthandwerk hergestellt wird. Also weil du kannst das einfach machen. Du hast, weiß ich nicht, wenn du, du kannst eben von 2000 Euro brutto kannst du in Berlin sehr komfortabel leben. Mir war gar nicht bewusst, dass das jetzt immer noch so ist. Ich habe ja einen gewissen Teil meiner Berlin und der Grundlagen, warum Berlin so ist, wie es ist, auf den Film Herr Lehmann abgebildet, beziehungsweise das Buch. Habe ich weder gelesen noch gesehen. Oh mein Gott, du hast da wirklich, jetzt habe ich Gott gesagt, ich schäme mich. Nix. Da hast du wirklich was verpasst. Du kannst dir gerne den Film geben, ja. Und wenn du den super geil fandst, dann kannst du auch das Buch lesen. Aber der Film ist genauso gut. Ah, das schön. Das ist mit Christian Ulmen ist das, ne? Der spielt den. Ich muss sagen, fand ich Christian Ulmen nach dem Film super geil. Christian Ulmen ist ein super Schauspieler. Ja, ja, ich habe mir danach aber einige Sachen von ihm angeguckt und die waren mir einfach zu doll. Also hier seine, wo er sich so verkleidet. Ja, das ist so, er sich eigentlich immer, aber das ist so überchargiert ist das, ne? Also ist so neuer Freund und so. Ja, genau. Das ist dann, ich bin jemand, der dem nichts peinlich ist, glaub mir, ja. Und ich fühle mich super wohl, wenn ich dich und ihn bei Not Safe for Work höre. Aber mein neuer Freund, da schäme ich mich so fremd, dass ich das nicht genießen kann. Und das passiert wirklich, wirklich, wirklich cool. Selten. Aber es ist ja auch schon mal nicht schlecht, wenn es überhaupt sowas schon mal gibt, ne? Nein, also in Berlin ist, in Berlin zu leben ist unglaublich billig. Es ist natürlich, finden hier diese innerstädtischen Aufwertungsprozesse, Gentrification, finden hier natürlich statt, wie in jeder anderen Stadt auf der Welt auch. In Berlin sicherlich noch ein bisschen härter, weil Berlin die letzte europäische Metropole oder zumindest Millionenstadt ist, die ihre sozialen Brennpunkte noch im Stadtzentrum hat. Das haben die anderen Städte ja mittlerweile, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Also die sozialen Brennpunkte sind da eben am Stadtrand. Und das passiert in Berlin auch. Aber wenn du jetzt nicht gesteigerten Wert auf eine, keine Ahnung, 60 Quadratmeter Wohnung in Berlin-Kreuzberg mit einem Balkon und einem Bad mit Fenster legst, sondern sagst, naja, mein Gott, dann fahre ich halt mal eine Viertelstunde mit der U-Bahn, bis ich in der hippen Gegend bin, da kannst du hier immer noch für, was weiß ich, 4 Euro den Quadratmeter Kaltmiete wohnen. Und das nicht in einer schlechten Wohnung, sondern in einer ordentlichen Wohnung. So, und wenn du das hast, also wenn du sowieso nur, meine Freundin hat noch ihre alte Einzimmerwohnung aus Studentenzeiten, die zahlt in Neukölln, und zwar in dem Teil von Neukölln, wo es gerade total abgeht, ne, so Kreuz Köln, alles super hip und so, da zahlt die 250 Euro Warmmiete. Ja, und wenn du 250 Euro Warmmiete zahlst, brauchst du darüber hinaus noch 500 für Futter, und dann ist der Fisch im Netz, und dann hast du eben auch Zeit, Kunst zu machen. Das ist natürlich ein ganz klares Argument. Ich dachte, das wäre immer nur gewesen, solange Berlin diese subventionierte Insel des Westens gewesen wäre. Nee, also West-Berlin. Nee, das ist immer noch der Fall. Hier ist nicht genug Geld. Also hier ist nicht genug Geld? Es gibt nicht genug Geld in Berlin. Es wird nicht genug, die Leute haben nicht genug Geld zum Ausgeben. Darum ist Berlin so billig. Also wenn du einen halbwegs passabel bezahlten Job hast, dann geht es dir hier sehr, sehr gut. Und es gibt hier eben auch sehr gut bezahlte Jobs. Also ich verdiene beim Rundfunk Berlin-Brandenburg nicht ganz so viel wie beim Hessischen Rundfunk, ja, als Redakteur jetzt. Ich arbeite ja auch als Redakteur. Da habe ich so schätzungsweise 20% weniger, als ich in Frankfurt am Main verdienen würde. Aber meine Lebenshaltungskosten sind 35% niedriger. Das heißt, es funktioniert sehr gut. Das ist ja echt krass. Und weil du eben so günstig leben kannst, hast du einfach Zeit und Muße. Und du hast natürlich sehr viel Input auch. Du musst nur einmal durch die Stadt laufen und hast so viel gesehen, dass du wieder 5 Stunden lang eine Sendung füllen kannst mit Geschichten, die dir widerfahren sind. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es auch außerhalb Berlins schöne Podcasts gibt. Aber aus irgendeinem Grund werden die kaum wahrgenommen. Ja, es ist mir halt nur aufgefallen, dass das wirklich die Twitter-Szene kennt sich ja sowieso untereinander. Wenn man sich die Nachrufe von Jo Schäfers anhört, ja, dann kommt es einem vor, als würde der durch Gesamtdeutschland gereist sein. Dabei hat er über das Internet den Kontakt gehalten. Aber in Berlin ist es ja bezüglich der Podcast-Szene so, dass ihr euch ja wirklich trefft. Ich meine, du gehst bei Tim ins Studio und dergleichen. Ja. Gut, ansonsten wollte ich dich noch fragen, was habt ihr eigentlich gemacht, bevor ihr in Tempelhof den riesigen Park hattet? Wie, was haben wir da gemacht? Naja, du erwähnst das in deinen Podcasts sehr häufig. Na, ich wohne direkt daneben. So. Also es ist einfach, ich gehe 5 Minuten und ich stehe mitten auf diesem Flugplatz. Daher kommt das. Was heißt gemacht? Da sind Flugzeuge rumgeflogen, das war halt ein Flughafen. Das ist ja krass. Okay. Also das ist eigentlich das. Gut. Ja. Bezüglich deiner... Schon, das ja. ist dieses, ich überlege gerade nochmal so dieses, dieses, es hat schon, es sieht, es hat schon so ein bisschen was Inzestuöses, ne? So diese Berliner Pseudo-Netz-Avantgarde irgendwie. Ja, und ihr habt, und du sprichst des Öfteren davon, dass Google Plus so toll ist wegen der Nutzung und beziehungsweise der Verwirklichung des asymmetrischen Kommunizierens, was ja letztendlich bei Twitter passiert, aber dafür war es ja nicht gedacht. Ja, und genau das merke ich. Berlin, sowohl mittlerweile auch politisch, wie vor allem im Internet, sendet und Deutschland und Urlauber und Auswanderer in Norwegen und Miami, Florida oder wo der hören zu, Pilot ja. hören zu, reagieren darauf und sprechen darüber. Vielleicht sollten wir mal versuchen, das von der Stadt zu trennen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dass man einfach sagt, hier ich kritisiere das. Letztlich ist ja auch schnurzegal, wo ich sitze. Also am liebsten würde ich natürlich irgendwo in Meran sitzen und diesen Podcast hier machen. Das hast du schon mal erwähnt, warum? Ja, weil ich finde es da total toll. Ich finde es da wirklich unglaublich schön. Da oben in den Bergen. Also ernsthaft schön. Ja, und die sprechen Deutsch. Also es ist Italien und sie sprechen Deutsch. Was willst du mehr? Ja, ich bin nicht so der Reisefreudige. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum. Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass ich mich generell an Mainstream störe oder ob ich da einfach ein bisschen komisch bin. Aber ich habe so das gegenteilige Bedürfnis auszuwandern, also nicht auszuwandern, Deutschland zu verlassen, irgendwo nach Mallorca zu fliegen. Das Einzige, was mal interessant wäre, wäre nach Japan oder Australien. Da, weil das ist eine andere Welt oder halt Asien. Aber mir ist das kein Begriff. Fährst du oft in Urlaub? Also stimmt, nach Norwegen, ne? Es geht so. Also ich fahre, also dieses Jahr ist das erste Jahr seit einigen Jahren, wo ich nicht nach Norwegen gefahren bin. Das hat nicht gepasst dieses Jahr. Also ernsthaft in Urlaub fahre ich eigentlich äußerst selten. Also ich fahre, wir treffen uns immer mit ein paar alten Schulfreunden und Freundinnen im Winter für ein langes Wochenende auf Mallorca. Das ist dann echt so Donnerstag bis Sonntag shoppen gehen, essen und trinken und sonst nichts machen. Also es ist irgendwie so, aber das ist ja nicht wirklich Urlaub. Also unter Urlaub verstehe ich dann schon mal was anderes. Also wirklich so 2-3 Wochen irgendwo wegfahren und an irgendeinem Ort sein. Und das mache ich so gut wie nie. Also habe ich letztes Jahr war ich auf Bali 2 Wochen, aber auch nur, weil ein Freund von mir geheiratet hat, der lebt da unten. Und dieses Jahr im Winter werde ich nochmal 2 Wochen wegfahren. Da fliege ich dann auch nochmal nach Mallorca, weil ich wollte mal wandern. Und so Ende November, Anfang Dezember sind da super Temperaturen für mich. Ja, und du hast den Vorteil, dass da halt alles erschlossen ist und es günstige Linienflüge dorthin gibt. Genau. Das sind Mitnahmeeffekte. Ja, letztlich ja, stimmt schon. Warte mal gerade, ich schalte mal eben den Thomas dazu. Mit dem wollte ich sowieso noch sprechen, bevor es 22 Uhr wird. Der wollte nämlich auch was sagen, weil das ist ein Podcaster, schreibt er gerade aus Wien. Was ja sowas Ähnliches ist wie Berlin. Hallo Thomas. Hallo, grüß euch. Du bist Podcaster aus Wien. Was podcastest du? Was machst du da? Talking Anthropology heißt das, was ich tue seit 2 Jahren. Mhm. Und ist sozusagen aus meinem Studium heraus entstanden. Und ja, inzwischen auch beim Freien Radio hier in Wien. Aber ich bin eben nicht aus Berlin, aber auch eigentlich durch Tim überhaupt zu Podcast gekommen. Und ja, der hat vorgelegt. Ja. Er ist halt irgendwie das Vorbild, beziehungsweise derjenige, den jeder kennt. Auch die ja, ich wollte den auch immer mal interviewen. Wahrscheinlich muss ich echt mal eine Vrindt-Folge machen, in der es um Tim geht, damit ein für alle mal Ruhe ist. Ja. Ja, der hat die Ruhe kommt dann nicht, aber er ist auf jeden Fall. Der hat es halt angeschoben. Der hat es angeschoben, der hat vor allen Dingen wie kein anderer immer dran geglaubt. Ne? Und der hat ja, recht behalten. Ich sehe ihn vor allem auch als Visionär. Das, was er für den Kongress damals gemacht hat, war ja auch im Grunde die Leistung eines Künstlers, dass er das Ganze so internationalisiert hat, ja. Ist sozusagen die Basis für Hackerspaces, was wir heute haben. Ja, aber der ist davor ja auch, der ist ja das auch Künstler. Muss man einfach mal so sagen. Er ist einfach ein verdammter Künstler. Ja. Und in Wien ist das Ganze aber natürlich wieder schwierig. Ich hatte ja am Anfang auch schon jemanden aus Österreich da. Und wir versuchen jetzt mal so ein kleines Podcast-Barcamp zu machen, um die Leute zusammenzukriegen. Mhm. Aber es ist halt mühsam. Ja, sowieso. Ich habe auch hier in Berlin auch so ein bisschen das Gefühl, das ist auch alles so, jeder podcastet so, jeder sendet so für sich allein. Und es gibt gar nicht so richtig, ja, so einen ernsthaften, regelmäßigen Austausch. Der fehlt mir auch so ein bisschen. Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil du hattest ja auch schon mal früher das Thema von neues Radio und wir wollen einen Kanal aufmachen. Freunde von mir haben das getan. Daraus ist dann auch dieses Camp Radio entstanden, worüber ich mich eingetragen habe, im halbautomatischen Einbeinigen. Also das ist Signal Hackerspaces, sozusagen diese Hackerspaces-Plattform hat sich entschieden, einen eigenen Radiokanal zu machen. Mhm. Kam ursprünglich von den Leuten, die auf dem H-Hacker-Camp 2009 in den Niederlanden Festivalradio gemacht haben. Und daraus ist September 2010 dieser eigene Kanal entstanden. Und da versuchen wir halt auch so möglichst dezentral Leute auf der ganzen Welt dazu zu bringen, Content auf diese Seite zu geben. Und jeder hat seine Show, meistens einmal im Monat. Mhm. Und wir versuchen halt so konstant Programm zu machen und langsam was aufzubauen. Und ja, das Ganze hat jetzt eben auch bei dem Camp dazu geführt, dass wir von einem kleinen Projekt und wir machen dort sozusagen das, was wir immer tun, sind wir zum offiziellen Festivalradio geworden, gemacht worden und haben inzwischen auch schon fast vollständiges Programm für alle Camptage und sind über Xenim, lokale FM-Frequenz und vielleicht sogar DVB-T da draußen. Cool. Ja, ich bin gespannt. Ich werde mit Sicherheit mal vorbeikommen. Ich komme zwar Donnerstagabend erst raus, aber das sind ja dann immer noch 2 Tage. 3. Ja, ich habe ja eh mit Tim schon gemailt und ich glaube, er wollte auch mit dir reden, ob ihr nicht Not Safe for Work da draußen machen ja, wollt. Ja, wir hatten da kurz drüber gesprochen während der letzten Sendung, aber bisher habe ich nicht nochmal mit ihm drüber gesprochen. Nur heute twitterte irgendwer, dass wir da... Ja, das war ich. Ach, du warst das, genau. dass wir da 2x4 Stunden senden würden, woraufhin ich nur geantwortet habe, nein. Weil nämlich am Mittwoch und Donnerstag bin ich tagsüber überhaupt noch nicht draußen. Also da muss ich tatsächlich noch arbeiten hier in der Stadt. Ist ja, aber warum muss das denn tagsüber sein? Was muss tagsüber sein? Na, Not Safe for Work. Ach so, ganz einfach, weil ich keine Lust habe, dann abends noch rauszufahren. Mhm. Also ich hab eben keine Lust, mittwochs rauszufahren und dann wieder reinzufahren, weil ich Donnerstag tagsüber arbeiten muss. Und dann so mache ich einfach ganz normal mein Kram hier und fahre dann Donnerstag nach der Arbeit erst raus zum Camp, sodass ich dann erst 18, 19 Uhr Donnerstagabend oder sowas da sein werde. Mhm. Das müssen wir dann privat koordinieren. Auf jeden Fall gibt es dann Wiki, wo schon an die 30 Leute versuchen, diesen Timetable zu füllen. Und ich wollte halt euch auch die Gelegenheit geben. Und das ist auch offen für alle anderen Podcaster oder Radiomacher, die diesen Kanal nutzen wollen und am Camp sind, weil die Infrastruktur ist natürlich zur Verfügung für alle. Ja. Und wir sehen das nicht so, dass wir da irgendwie ein Monopol drauf haben. Wenn jemand mit einer Show-Idee kommt oder auch Interviews machen will, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, die Speaker, die interessant sind, nochmal extra zur Seite zu holen und mit denen Interviews zu führen. Das ist fix eingeplant in die Camp-Orga. Und das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und der Anlaufpunkt, da ist eh auf der Wikipage vom Camp, gibt es die Seite Radio und da findet man das alles. Mhm. Und wenn ihr das irgendwie koordiniert bekommt, dann vielleicht am letzten Tag oder so, wäre auf jeden Fall fein. Ich habe euch jetzt mal sowas reserviert, damit es nicht daran scheitert. Aber ich wusste halt vom Team nicht, wann ihr jetzt wirklich beide draußen seid und Zeit habt. Mit Kindern ist das wahrscheinlich nochmal schwieriger. Ich habe keines. Ja, aber ja. Ja, da hat er Pech gehabt. Hätte ja aufpassen können. wie ist das denn in Wien? Also Wien ist kein billiges Pflaster, ne? Also auf welche Weise sorgen die Podcaster in Wien für ihren Lebensunterhalt? Relativ. Also es gibt ein paar Podcasts, die so aus dieser Social-Media-Berater-Szene sind, wobei die sehen das einfach nur so als Nebenprodukt ihres Blogs. Aha. Dann gibt es neben mir noch jemand anderen, der versucht, das so in der Schnittmenge Journalismus-Wissenschaft zu machen und seine Themen auch hauptsächlich aus dem Uni-Kontext lukriert. Und dann haben wir einen recht aktive Literatur-Podcaster. Und das sind alles eher Leute, die wirklich ihre fixen Standbeine haben und das als Hobby betreiben. Aha. Und die Lebenserhaltungskosten in Wien sind hoch, weitaus höher als in Berlin, aber die Einkommen sind auch ein bisschen höher. Also es gleicht sich annähernd aus. Gibt es das eigentlich noch? Es ist mittlerweile über 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal in Wien war, weil auch witzigerweise auch wieder eine Freundin ausgewandert ist, damals einen Wiener geheiratet hat. Ist das immer noch so, dass die Wohnungen, also die Mieten sehr günstig sind, aber du absurd hohe Ablösen zahlen musst, um in diesen Mietvertrag reinzukommen? Das habe ich mir früher mal erzählen lassen. Du hast Kaution, die musst du fast immer zahlen. Das sind 2 oder 3 Monatsmieten. Mhm. Und wenn du über einen Makler gehst, dann hast du auch noch einen horrenden Preis, den du an den zahlen musst. Aber diese Ablösen, die gibt es nur bei, ja, ich weiß schon, was sie gemeint hat, Gemeindebauwohnungen. Das ist sozusagen der von den Sozialisten geförderte Wohnbau. Ja. Hat lange Tradition in Wien. Und wenn du so eine Wohnung haben willst, musst du mal auf einer öffentlichen Liste sein. Das heißt, da ist nicht jeder berechtigt, überhaupt so eine Wohnung zu kriegen. Ja. Und du kannst, obwohl das sozusagen staatlich geförderte Wohnungen sind, Ablöse verlangen, wenn du sie jemandem weitergibst. Mhm. Und das wird sie wohl gemeint haben. Das ist auch immer noch braucht. Das war irgendwie, da ging es sogar um Altbauwohnungen. Und sie erzählte, dass die Mieten sehr niedrig sind, weil es sehr alte Mietverträge sind, in die du als Untermieter einsteigen kannst. Und um eben einfach in diesen Vertrag einsteigen zu dürfen, sagen die Leute dann halt eben, ja, dann kostet es jetzt halt 10.000 Mark Ablöse. Dafür kriegst du dann eben eine billige Wohnung. Und zahlst dann aber auch, also die hatten damals, ich weiß nicht mehr, also es war lächerlich billig, eine riesige Altbauwohnung. Ich krieg leider die Preise nicht mehr zusammen. Aber mir fällt gerade ein, da war ein China-Restaurant um die Ecke. Da gab es das lustigste Gericht, das ich jemals auf einer Speisekarte gesehen habe. Da gab es eben so Ente süß-sauer, Ente kross und so. Und die Ente ohne Soße, also einfach ohne alles, hieß Ente trocken. fand ich irgendwie gut. Aber sind Enten doch immer trocken, wenn ja, du keine Soße. Aber man preist das doch nicht an. Hier, Ente trocken. Ach nee, lass mal, ich weiß nicht. Asiatischer Geschmack. Angeblich gab es ja auch gar keinen süß-sauer. Diese Geschmacksrichtung gab es in Asien eigentlich nie. Die ist nur sozusagen von Migranten entwickelt worden, die dann ihre Restaurants im Westen aufgemacht haben. Aha. Also, das ist eh, also China-Restaurants, das ist eigentlich interessant. Also eigentlich sollte man, egal wo man ist, immer mal beim Chinesen essen gehen, weil die sich extrem auf die lokalen, auf den lokalen Geschmack angepasst haben. Also du hast, wenn du in Holland bei einem Chinesen essen gehst, schmeckt das Essen komplett anders als in Deutschland beim Chinesen zum Beispiel. Okay, das wusste ich nicht. Und das selbst, wenn nur 30, 40 Kilometer zwischen den beiden Läden liegen. Also diesseits und jenseits der Grenze. Das ist tatsächlich ganz interessant. Ich weiß nur von Chinesen und Japanern, die in Europa sind, dass sie gar nichts essen von dem, was bei uns als asiatisch gilt. Also das ist unter ihrer Würde, da wird auch nicht gut drüber geredet. Ach nee, echt? Die sollen, sich, die sollen sich mal nicht so haben. Dann machen wir demnächst mal Zwangsernährung, wenn wir einen von denen erwischen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber mit dem Sushi, das können sie schon. Da glaube ich nicht, dass unsere Qualitätsstandards in Japan durchgehen werden. Der UKW-Sender, den ihr da aufbaut, auf dem Camp, was für eine Reichweite wird der haben? Puh, das kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, wir haben eine 6-Meter-Antenne. Ich habe heute Fotos vom eigenen Stromkreislauf gesehen, den wir haben. Also es geht wahrscheinlich schon viel. Aber das wird am Ende, ja, wir haben 92,6 ist die Frequenz und die ist halt speziell nur Festival. Wir werden gar nicht die ganze Bandbreite ausnutzen können wahrscheinlich. Aber ja, das sehen wir auch erst, wenn wir dann vor Ort sind. Jetzt wird das alles mal am Sonntag angeliefert. Da kommen die Leute mit dem Truck aus den Niederlanden und dann bauen wir das auf und ab Montag, Dienstag müssen wir das wissen. Was ist denn das für eine Sendetechnik, die ihr da habt? Ist es selbst gelötet oder irgendwo, keine Ahnung, von einem alten Sender geklaut? Die Niederländer schleppen. Oder ist das eine kommerzielle gekaufte mobile Sendeplattform, so wie diese großen Fernseher, die ja auch von irgendwelchen Medienunternehmen gestellt werden? Ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten, weil das kommt alles aus den Niederlanden und die haben das wahrscheinlich schon bei dem H-Camp 2009 angeschafft. Mhm. Und das ist wahrscheinlich dasselbe. Ich habe auch gesehen, die Glasfaserkabeln, die sie da beim Camp verwenden, wurden teilweise von den Niederländern angeliefert. Also da geht schon recht viel Equipment hier rüber nach Deutschland. Und ja, die zwei haben ja auch schon ewig lange Verbindungen. Das erste Camp war ja in den Niederlanden, nicht in Deutschland. Ach echt? Ja. Ich war, da haben sie nachgemacht. Ah ja. Ich weiß noch, ich war ja auf dem ersten, also 99 war das erste Chaos Communication Camp, da war ich. Ich dachte, das wäre das erste gewesen, siehst du? Ja, wieder kein Trendsetter. Naja. Hier, ich würde jetzt gerne mal aufhören. Damit alle noch Zeit haben, aufs Klo zu gehen, also alle die 200 Nasen, die noch zuhören, um danach den Markus Richter auf Fritz zu hören, weil das ja auch einer von unseren von uns Podcastern ist. Könnte ich da kurz einen Gegenplug machen, weil ich bin jetzt gleich um 10 nach 10 an Def Random, eine Show auf signalhackerspaces.org, wo ich auch mit meinem Kollegen aus den Niederlanden darüber reden werde, was wir dort im Camp planen. Und wer sich dafür interessiert, kann einfach umschalten. Ja, super. Wo finde ich Def Random? signal.hackerspaces.org. Signal.hackerspaces.org, ja, das ist doch gut, da haben wir jetzt genug Werbung gemacht. Oder willst du auch noch Werbung machen, Martin? Nein, vielen Dank. Ich habe jetzt in deiner Sendung die Möglichkeit gehabt, mal ins Internet zu sprechen und ich denke, das reicht damit, um meinen Mitbewohner zu befriedigen. Achso, das befriedigt deinen Mitbewohner? Ja, ich bin gar nicht dazu gekommen. Ich wollte eigentlich mit dir eine provokante Diskussion über die Tagesschau machen, aber... Ja, dann machen wir das eben beim nächsten Mal. Das Rumgekacke, was Barroso und Trichet heute gemacht haben, das ist keiner Diskussion würdig. Da kann man gleich auf FIFA alternativlos und die Währungsmanipulation verlinken. Dann müssen wir eben das nächste Mal darüber reden. Auf jeden Fall, dir noch viel Erfolg. Ja, und vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Mach noch viele Sendungen. Ja, mache ich. Thomas, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich. Bis bald. Ich mich auch. Tschüss. Schönen Abend, die Runde. Tschüss. Und das war's für heute. Ich muss mal wieder so ein bisschen Musik einspielen hier, wie das so meine Art ist. Ja, das waren die Ferngespräche und zwar Ausgabe 5 der Ferngespräche. Ferngespräche heißt, weil wir miteinander telefonieren, also auf die eine oder andere Weise einen Fernsprecher benutzen. Wenn ich dann mal irgendwo vor Ort mit jemandem bin oder jemanden vor Ort habe, dann wird das auch sicherlich Ortsgespräche heißen. Und finden werdet ihr es immer unter wrint.de. Wer redet, ist nicht tot. De oder halt bei iTunes und so. Und wer sich jetzt fragt, Shownotes. Ich muss morgen früh entsetzlich früh aufstehen. Das heißt, ich werde jetzt gleich nur noch schnell den Podcast publishen. Das dauert sowieso dann wieder bestimmt noch eine Stunde, bis das Ding komplett fertig ist. Und dann ins Bett gehen, sodass ich die Shownotes tatsächlich erst morgen mache. Und da komme ich dann allerdings auch frühestens morgen Mittag dazu. Das heißt, alle, die jetzt gerade zuhören und denken, ich will Shownotes, bitte habt noch ein wenig Geduld oder folgt den Links, die dann irgendwann in Richtung Piratenpad weisen, weil da werden die Shownotes ohnehin erstellt und gesammelt. Und ich konfektioniere die nachher sowieso nur noch für das Weblog. Ich bin Holger Klein. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch eine gute Nacht und ein schönes Wochenende.